jetzt. Also, Hasskappe aufgezogen, Springerstiefel geschnürt. Es geht los mit dem dieswöchigen Weltraumaffen-Livestream. Und ja, diese Woche haben wir Themen wie zum Beispiel, wie zurück bei Twitter, ganz aktuell, heute passiert. Dann hat man noch einen Bericht, der interessant war, über den müssen wir noch sprechen. Da kam dann zum Beispiel der dänische Hauptfernsehmacher dazu, wo ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber das erwähnen wir gleich nochmal. Und ja, Chris, du hattest noch ein Thema. Kommen wir dann auch noch dazu. Ja, wir können ja erstmal anfangen. Dauert auch nicht so lange, das zu erklären. Und zwar, Twitter hatte, glaube ich, im Laufe der Woche sich so ein paar Gäste eingeladen, im Zuge ihres Hashtags Blue Room. Ich bin jetzt nicht darüber informiert, was der Blue Room wirklich ist, aber es waren halt eben viele, ja, so viele Progressive, ne? Hier People of Color und Feministen und extrem Linke und so weiter und so fort. Und mich hat das Ganze so ein bisschen an die amerikanische Variante erinnert. Ja, also ich muss jetzt noch dazu sagen, das war dann Twitter Deutschland, die das gemacht haben mit dem Blue Room. Und warum hat es mich an die amerikanische, an die Amis erinnert? Die hatten ja vor kurzem das Twitter Safety Council ins Leben gerufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ausführlich wir darüber gesprochen hatten. Jedenfalls besteht das aus so Leuten wie zum Beispiel Anita Sarkeesian, ja, die früher Feminist Frequency gemacht hat. Zoe Quinn, die bekannt ist als Erin Gionis Freundin. Und deren beratende Tätigkeit Ja, dazu aber ich glaube, beitragen soll. die war, glaube ich, nicht auf dem Council, aber die war auf jeden Fall auch, also bei Twitter zusammen mit Anita Sarkeesian, kurz bevor sie dieses Council da vorgestellt haben. Und außerdem ist auch auf diesem Council diese Hollaback-Leute, das waren die mit dem 10 Stunden in New York durch die Gegend Lauf-Video, Street Harassment, die Und sind auf jeden Fall mit was wir dabei. glaube ich, was auch nicht so zu, was wir glaube ich letztes Mal nicht erwähnt hatten, war, wie hieß die noch? Das muss ich schnell nachgucken. Das ist nämlich ein eigentlich sehr delikates Detail. Und zwar war die Dame früher bei der Westboro Baptist Church. Das sind so Leute wie, die halt dafür bekannt sind, dass sie so Schilder hochhalten mit God hates facts und so. Ja, Ja, und Westboro die finden das auch Baptist Church. wunderbar, dass im Irakkrieg und so weiter amerikanische Soldaten sterben, weil das ist Gottes Strafe dafür, dass Amerika so schwulenfreundlich ist. Phelps hieß die Dame, genau die war das, ja. Und ja, Ja, die die ist hat sich von aber der. auch nicht auf dem Council, sondern die war auch aber bei diesem Meeting da Ja. bei Twitter. Mit Sarkeesian zusammen, Megan genau. Phelps. Da Aber muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also quasi, die ist jetzt nicht im Council drin, sondern die war einfach nur mit Sarkeesian und Quinn bei diesem Meeting. Die ist auch schon lange nicht mehr bei der Baptist Church. Die ist da Ja. ausgestiegen. Das wollte ich gerade erwähnen. Ja, auf jeden Fall, solche Leute sind dann halt eben bei Twitter aufgeschlagen und sollen jetzt quasi dabei helfen, die Kommunikation auf Twitter sicherer zu machen, freundlicher zu machen. Ja? Und ja, das hat dann die ersten Auswirkungen haben dann vor allem eher so konservative Leute getroffen. Ja? Das ist ja immer bezeichnend, wenn halt eben eher progressivere in den Drücker kommen, dass dann zuerst die Konservativen ausgebotet werden, die Gegenstimmen. Warum erwähne ich den ganzen Kram? Anne Wizorek und die Tugendfurie, Gemüsei, die Leute, die wir eigentlich schon im letzten Stream zu Genüge gesprochen hatten, waren heute eben auch bei Twitter. Und vielleicht bin ich jetzt hier so ein kleiner Endzeitprophet oder so, aber für mich riecht es stark nach der deutschen Variante vom Safety Council. In Deutschland ist es ja momentan so, dass halt überall Social Media zensiert wird aufgrund von Hate Speech. Ja, gerade auch wieder bei Facebook sehr lustig gewesen, dass da, also da gab es quasi einen Account auf Facebook, der rassistische Kommentare zitiert hat und kommentiert hat. Ja, und die wurden dann halt eben auch von Facebook gesperrt. Da wird halt also quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Mich hat es auch erwischt, gleich mal ein 30-Tage-Bann, ja, für irgendein Posting, das ich halt eben in einer privaten Gruppe geschrieben hatte. Mich juckt es nicht, Facebook benutze ich nicht so oft und ich sag mal, ein Account zum Shitposten ist schnell gemacht. Ja, auf jeden Fall auf Social Media jetzt momentan ein großes Problem. Auch ganz einfach, weil dadurch Informationen verloren gehen, weil dadurch halt eben die Diskussion versucht gelenkt zu werden. Und ich empfinde die Witzwick als sehr autoritär und ihre ganze Clique auch. Und das hat sie auch immer wieder mit ihren Forderungen bewiesen, dass sie halt eben darauf abzielt, Informationen zu kontrollieren, Informationsfluss zu kontrollieren und halt eben ja so eine Art Deutungshoheit über Themen an sich zu reißen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn jemand wie Witzerek bei Twitter mithilft, das nicht genau die gleichen Ausmaße ausnimmt wie Twitter Amerika, dass es halt wieder die konservativen Accounts treffen wird, dass da willkürlich und ohne sich an die eine Regel zu halten, gesperrt wird, denn eigentlich wirbt Twitter ja damit, dass halt eben jeder seine Meinung damit, also mit diesem Social Media, mit dieser Social Media Seite kundtun kann. Und ja, in den letzten paar Monaten ging das aber immer weiter in Richtung Zensur und Einschränkung. Ja. Ich habe auf jeden Fall die Neuigkeit, dass halt eben die ganze Witz-Reklicke heute bei Twitter war mit, ja, wie soll ich sagen, sehr, hat mir nicht so gut gefallen. Also ich befürchte ja, nichts Gutes. Ja. Also zu diesem Bild, was da gerade eingeblendet wird, muss ich noch sagen, da ist auch drauf diese, früher hieß sie mal Frau Dingens, jetzt Laser-Sushi, über die haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Das ist die Dame, die da auf dem Bild rechts neben Frau Witzurek sitzt. Und vorne in der Mitte haben wir ja die Tugendfurie und rechts neben ihr ist, das ist die Antje Schwupp. Die ist ja auch ziemlich bekannte Feministin, von der stammt dieser herrliche Spruch, ja, Gleichberechtigung ist uns noch nicht genug, wir wollen was anderes. Ja, links neben der Tugendfurie, die kenne ich auch, das ist eine Dame aus Hannover, die Poetry Slams veranstaltet. Und ja, das sind jetzt so die Leute, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, die ich aber kenne. Die anderen sind mir jetzt auch nicht unbedingt so geläufig. Aber ich bin mir sicher, die werden uns noch irgendwo wieder begegnen, weil das ist ja eigentlich immer so. Dass ach, die Tugendfolie kann man ja nicht übersehen, die fällt einem ja gleich ins Auge. Ja, genau. Hashtag Fat Acceptance. Ja, ich weiß noch nicht, die Twitter hat die zum Frühstück eingeladen. Ich hoffe, sie hat keine Twitter-Mitarbeiter gegessen. Ich hoffe, das war alles total halal und so, damit die dann kommen. Das muss ja halal gewesen sein. Die haben ja offensichtlich Muslimen dabei gehabt. Ja. Also ich muss jetzt aber ehrlich sagen, normalerweise, das war ja auch so lange Zeit ein Social-Media-Phänomen, wenn Leute ihr Essen abfotografieren und auf Twitter oder Instagram posten, dann sieht man halt quasi so dieses schön zubereitete Essen, aber bei ihr war der Teller leer, ja. Also, also, das reicht ja auch so, das wird ihr geliked, hey, ich bin Feministin. Nee, aber da war der Hunger größer als das Mitteilungsbedürfnis. Naja, vielleicht war die Verschlusszeit einfach zu hoch von der Kamera, weißt du, dass das so lange gedauert hat, dass sie einfach... Ja, wenn das 30 Sekunden dauert, kann sie nicht mehr dafür garantieren, dass man noch was sieht, ne? Ja, da wird dann halt eben kommen wir nochmal wieder zu den ernsteren Sachen zurück. Na gut. Nicht der Couscous einfach inhaliert. So. Also, hinter dieser ganzen Erzähle von, wer da jetzt wie irgendwie zensiert gehört und wie schlimm das ist und mit Hate Speech und so einem Kram, steckt ja diese Amadeo Antonio Stiftung. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, über die und ihre tolle neue Gaming-Broschüre. Und das ist auch keine Verschwörungstheorie oder so von mir, sondern als die Sheryl Sandberg letztens in Berlin war, um da quasi zu sagen, dass man ja in Deutschland unbedingt was machen muss gegen die Hasskommentare und so, da saß sie da also vor einer Wand, auf der die Logos von dieser Amadeo Antonio Stiftung klebten und die werden ja auch vom Justizministerium gefördert. Und diverse Leute, mit denen wir uns hier auch schon beschäftigt haben, haben ja für die Antonio-Stiftung entweder gearbeitet oder irgendwelche Beiträge geliefert. Sei das jetzt diese Julia Schramm, ehemals Piratenpartei, oder die hat ja an dieser Hate Speech-Broschüre mitgeschrieben, wo ja auch diese Tugendfurie da sich äußern durfte und diese Frau Bernaschek, oder wie sie heißt, hier die Laser-Sushi, die hat ja damals diesen unsäglichen Beitrag da bei Netz gegen Nazis, was ja auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist, geschrieben. wo sie da irgendwie rechte Gruppierungen am Beispiel von Gamergate irgendwie da zeigen wollte und das war das mit starke Führung und so weiter. Ja, der ganze Beitrag war die Gruppierung auszeichnet, was natürlich auf Gamergate überhaupt nicht passt, weil es keine Führung hat. Muss auch erwähnen, dass die Frau Schramm, die sich da gegen Hate Speech engagiert, auch gerne mal irgendwie Bomber Harris-Sprüche macht und Anti-Deutsch und so und Volkstod und solche Sachen. Also Hate Speech ist natürlich nur, wenn das ein Mann macht oder das Patriarchat. Ja, und die hatte auch damals, als sie noch in der Piratenpartei war, da gab es 2013 so diverse Videos, die da in Berlin produziert worden sind, wo sie und ihre Leute da irgendwie so zusammengesessen haben, auch eins zum Thema Feminismus, kann man bestimmt noch bei YouTube irgendwo finden. Und eins hatten sie auch zum Thema Marxismus, wo sie da quasi viel beizutragen hatte. Also die gute Dame ist eine überzeugte Marxistin, muss man auch dazu sagen. Und das sind dann so die Leute, die hier in Deutschland darüber entscheiden können, was jetzt irgendwie gute Rede, akzeptierte politische Rede ist und was man da so äußern darf und was dann da eher nicht so gut ist. Also ich habe letzte Woche, ist mir so eingefallen, das ist eigentlich so diese Gaming-Broschüre, die heißt jetzt bei mir nur noch so antifaschistischer Schutzwall fürs Gaming und alles, was die irgendwie machen, so läuft so ein bisschen so in diese Richtung. Ne? So nach dem Motto, ja, sind überall diese ganzen Rechten und die müssen wir ja alle bekämpfen und wir haben uns ja auch letzte Woche drüber unterhalten, über diese herrlichen Widersprüche, die da überall sind. Das ist fast schon lustig, wenn es nicht so ernst wäre, wo sie dann irgendwie so meinen, man solle für gegen Diskriminierung irgendwie seine eigenen Communities gründen und die anderen ausschließen und so ein Zeug, ne? Ah, ja. Oder irgendwie man soll irgendwie gucken, was irgendwie unterschiedlich ist und dann damit die Gleichwertigkeit irgendwie wieder fördern und so ein Kram. Mhm. Und ja, das sind also die Herrschaften, die da federführend für sind und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber scheint das wohl die Unternehmenskultur von diesen ganzen Social Media Firmen zu sein, dass sie da irgendwie der Meinung sind, man müsse sich diesen Leuten man müsste sich diesen Leuten so weit wie möglich annähern, also quasi Twitter, Facebook, dass wenn da so eine Sarkisien aufschlägt oder halt eben diese ganze ausnahmslos Clique, dass sie dann sagen so, ja okay, mit denen müssen wir uns jetzt hier gut stellen und für die müssen wir jetzt hier irgendwie uns was ausdenken, damit die armen Leute da irgendwie nicht geschädigt werden oder die ganzen bösen Worte gegen die ja angeblich da irgendwo sind, da ausgeschlossen werden und so ein Zeug. Wahrscheinlich, weil sie denken, dass wenn die jetzt irgendwie sagen, so ja, hier fühle ich mich jetzt wohl, weil wir ja vorher alle naselang darüber gebitscht haben, dass das ja alles so schlimm wäre und diese Plattformen ja überhaupt nichts tun und quasi so unterstellt haben, dass sie mitschuld daran sind, an diesen angeblichen Belästigungen, die da waren. Also ich erinnere da nur an diesen Vortrag von Frau Wizurek bei der letztjährigen Republika, wo sie da ja auch gemeint hat, dass irgendwie Twitter und Facebook zu wenig tun, um diese armen Leute da alle zu schützen. Und scheinbar sind sie auf diese Masche da irgendwie reingefallen und versuchen jetzt so ablasshandelmäßig sich diese Gesichter da hinzutun, damit die dann wieder sagen, so ja, hier wird was getan und damit das dann da irgendwie einen Eindruck erweckt, dass da ein Fortschritt passiert an der Stelle. Das sind so die höchstwahrscheinlichen Hintergründe des Ganzen. Ja, interessant. Vor allem immer wieder mit der Amadeo-Antonio-Stiftung dahinter. Ja? Das ist wirklich das Netzwerk von denen und ich denke mal auch einer, der das Ganze hauptsächlich finanziert. Ja. Ja, die halten ja auch noch öffentliche Gelder. Ne? Eben. Also unter anderem halt vom Justizministerium. Ich glaube, unter der anderen Hate Speech-Broschüre klebt da auch was drauf. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob das auch das Justizministerium war. Ich glaube, das war das Familienministerium. Ja. Ich kann nochmal gucken. Staatlich abgesegneter Unsinn. Oh Gott, man sollte auch erwähnen, dass die Chefin des Ganzen die Annetta Kahane ist, von der es eine wunderbare Akte gibt, die sie als informelle Mitarbeiterin der Staatssicherheit ausweist. Sie selber weist das natürlich zurück, wie alle von den Leuten, aber die ja. Fakten sagen was anderes. Und das passt ja irgendwie auch zu Unterdrückung von freier Meinungsäußerung. Ja, schon. Aber solange es halt eben keine... Ja, das ist halt natürlich blöd, aber solange es halt keine Beweise gibt, erstmal davon, weißt du, nur die Argumente nehmen oder mal gucken. Also, das ja, ist halt eben, aber, ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut bei der alten Broschüre mit dem Titel Geh sterben, Umgang mit Hate Speech und Kommentaren im Internet. Da klebt das Logo des Familienministeriums drauf. Ach. Also, von denen werden die auch unterstützt. Ja, und was es mit der Stasi angeht, also die Berliner Zeitung sagt, dass ihr Führungsoffizier ihr Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und Linientreue unterstellt hat. Linientreue. Also es ist nicht so, dass das irgendwie sich ausgedacht wurde, sondern da gibt es 800 Seiten Material. Krass. Doch so viel. Ja, und diese Antonio-Stiftung, die organisiert jetzt demnächst in Hannover ein Empowerment-Treffen für POC, People of Color. Das ist bei diesen Herrschaften auch wohl angesagt, scheinbar hat Hannover das nötig. Sind die People of Color hier nicht richtig empowered oder so? Keine Ahnung. Und es soll irgendwie der Auftakt sein für so eine ganze Reihe von Zeug, die dann im Herbst hier wohl bevorsteht. Und ich werde das mal im Auge behalten, weil ich wohne ja in Hannover. Mal schauen, was da so ist. Aber das scheint bei denen auch so, diese ganze Privilegierisierung und Zeug. Ich hatte jetzt auch gemerkt, dass sie wohl auch an diesem TazLab beteiligt waren. Das war mir noch gar nicht so bekannt. Da haben wir ja damals auch viel drüber gelacht. Das war dieses Ding mit Vulva 3.0 und diesen ganzen Vorträgen da. Was ja auch vom Missy-Magazin mitgefördert wurde und wohl auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung ideell begleitet. Und da gab es irgendwie in der Taz auch einen Artikel drüber, der dann bebildert war mit so einem Kreide-gemalten auf dem Boden, wo irgendwie drauf stand Island of White Privilege und irgendwie so ein Zeug. Und die stecken da schon sehr drin in dieser ganzen Social Justice Nummer. Also das ist eigentlich so deren, ja, kann man fast sagen, Grundeinstellung, worunter die operieren. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst, dass da noch mehr kommt, kann man sich auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall ein Auge drauf behalten und diese kannst du ja schon fast gar nicht mehr anders sagen, diese Propaganda auch kommentieren, ne? Weil es ist ja, was soll ich sagen, ich selbst habe das Empfinden, dass es viel weniger um Empowerment geht und Gleichberechtigung, als anders die Konservativen zu schwächen, die etwas, wie soll man sagen, auch teilweise reaktionären Stimmen, ja. Und einige, vor allem auch staatlich geförderte Stiftungen, wirken einfach so, wie soll ich sagen, einseitig, ja. Also halt eben nicht, dass da wirklich nur diese eine Art und Weise vertreten wird, diese eine Meinung, ja. Ja, auf jeden Fall. Und da sind die ja auch quasi stolz drauf. Das ist ja auch so, dass es da an, ich sag mal, Diversität fehlt, ja. Ja, es ist ja halt, bei denen geht das ja, ne? Und das ist ja auch immer dieser berühmte Journalismus mit Haltungen und so, da kommen wir auch noch zu. Die sind ja stolz darauf auch, das so zu machen, ne? So nach dem Motto, ja, hier, wir kümmern uns drum, so, wir kämpfen den gerechten Kampf. Und die anderen, das sind ja dann quasi, also wir sind ja für die guten Sachen, mit anderen Worten, jemand, der gegen uns ist, der ist ja dann automatisch für die schlechten Sachen. Genauso wie, ja, wir sind hier Feministen, wir sind für Frauen, wie ihr seid gegen Feminismus, ja, dann seid ihr ja wohl gegen Frauen. Ja, diese ganzen, Dinge, so wie die das sehen, das entspricht ja nicht der Realität. Und das, was die Konservativen angeht, ist, es ist zwar zum einen schon so, dass sie so einen richtig irrationalen Hass irgendwie haben auf alles, was irgendwie nur im Entferntesten nach konservativ riecht, aber prinzipiell machen die da auch keinen Unterschied zu, also das wird nicht objektiv festgestellt, wer da wie konservativ ist. Also ich gehe zum Beispiel jetzt davon aus, wo die Herrschaften da gesessen haben, dass der Sascha Pallenberg, der Tech-Blogger, der letztens mal wieder Probleme hatte mit der Frau Laser Sushi, da hatten wir ja auch drüber berichtet in unserem einen Hangout, dass derjenige bald erstmal so wie Milo seinen blauen Haken da verlieren wird. Da rechne ich eigentlich in den nächsten Tagen mit. Und, wenn das passiert, das wird großartig. Ja. Und dass er dann, gut, also bei Milo hat es ja auch nichts geholfen. Ne? Ich hoffe nur eher, dass er sich das nicht einfach so gefallen lässt, weil das ist ja quasi sein Auskommen so ein bisschen, dass er netzwerken kann bei Twitter das, und so. Das ist natürlich berechtigt. Jetzt vor allem, wenn ich jetzt noch da an meine Safety, deutsche Safety Council Vermutung denke, ja, ist gar nicht mal so abwegig. Ja, also ich habe da eigentlich schon damals mitgerechnet, als das wieder aufgekocht ist, so, weil sie da ja auch noch tagelang später irgendwie so halb flend in ihre Clique da gerufen hat, so nach dem Motto, oh, und die hat auch irgendwie Twitter Deutsch da alle naselang gementiont in ihren Sprüchen. Und deswegen würde es mich noch nicht mal wundern, wenn das so ein bisschen auch der Weg war, wie die Herrschaften da jetzt aufschlagen durften. Und da rechne ich sehr stark mit. Da würde ich fast Geld drauf setzen, dass das jetzt in seine Richtung als erstes erstmal irgendwie laufen wird. Und oder vielleicht auch mit so diesem angeblichen Shadowbanning, was ja jetzt wohl im englischsprachigen Bereich bei Twitter schon läuft, also dass die Leute halt ganz normal schreiben können, aber irgendwie keiner es mehr lesen kann. Das erwarte ich eigentlich bei ihm auch, dass er das feststellen wird. Und ich denke mal, das ist so der Weg, wie das gehen wird. Also wahrscheinlich werden sie nicht mehr, also da sind sie ja wohl irgendwie von ab, den Leuten so richtig die Accounts zu sperren, zumindest ab einer gewissen Beliebtheit, sag ich mal. Das hat ja Tradition mit dem, auch mit dem No-Platforming, sag ich mal. Und dann breitet sich das quasi, diese gleiche Denkweise findet man dann halt eben auch im Social-Media-Bereich wieder, ne, wo die dann halt eben auch erstmal versuchen, den Account zu sperren. Da reicht ja der Blog nicht mehr, sondern da muss dann halt quasi der Account suspendiert werden. Ja, aber ich denke mal, dass diese Variante mit dem Shadowbanning, die werden sie jetzt wahrscheinlich präferieren, weil sie da halt eben die Leute, das dann auch nicht so ein Aufriss dann nach sich zieht, weil die Leute, die Shadow gebannt sind, die können dann halt rumflennen, aber solange wie du nicht nachguckst, was irgendwie mit denen ist, merkst du ja gar nicht, dass sie weg sind. Naja, gut, aber bei Mercedes Carrera zum Beispiel oder auch beim Mark Kern ist das ja relativ schnell rausgekommen und auch kommuniziert worden. Zum Glück, aber die ganzen kleineren Accounts haben da eigentlich keine Chance. Ne? Nee. Ja, außer bei ihnen, also ich weiß noch, das war ja dann irgendwie mal eine Woche oder so im Gamergate-Hashtag vor allem. Ja, seltsamerweise hat es irgendwie nur Leute von Gamergate betroffen, dass da sehr, sehr viele Shadowbanned waren. Und die mussten dann erstmal von anderen Accounts angetweetet werden wieder, ja, dass halt eben dieser Bann geliftet war. Keine Ahnung, ob das damals so der... Ach, das war während der Calgary Expo. Richtig, also, genau. Als die Honey Badgers bei der Calgary Expo rausgeschmissen worden sind, da kann ich mich noch daran erinnern, weil ich an dem Tag relativ viel geraged habe und dann war ich auch plötzlich raus. Ja. Und sehr abgefahren. Also die haben schon eine Weile rumprobiert, wie sie am besten die User unterdrücken können. Natürlich. Natürlich, ja, und ich sag mal, das fertige Produkt wird ja jetzt auch angewandt mit den Shadowbans, ja. Ja, die haben ja die Shadowbans, dann sagen sie, dass sie dafür sorgen, dass Hashtags nicht mehr trenden. Ja. Das war ja hier mit dem Abmerkel. Dass sie nicht mehr autocompleten, richtig? Ja, dass sie nicht mehr autocompleten auch, das ist nochmal eine separate Sache, und dann das Shadowbanning. Und das Shadowbanning ist ja nur aufgefallen im Prinzip, weil sie es bei der paranoidesten Gruppe zuerst angewendet haben, und nicht bei uns. Richtig, richtig. Also natürlich merkt das schon mal können dann. Genau, ich hatte irgendwo hier mir nochmal Notizen gemacht und mal alle Hashtags gesammelt, die nicht mehr autocompleten. Die habe ich jetzt leider hier, die ist irgendwo in den Tiefen meiner Festplatte. Ich hatte im Kopf, das waren die ganzen Hashtags, die mit Merkel zu tun hatten. Ja, Merkel muss weg, ab Merkel. Dann selbstverständlich Gamergate, Not Your Shield, Ob Skynet, Je suis Milo. Dann aber auch Freedom of Tweets zum Beispiel. Ach du Scheiße. Ja, und, ja, genau. Und da waren noch ganz viele andere Hashtags. Ich muss ja, die Liste mal wieder raussuchen. Das jetzt auch da gab es hier irgendwie einen Hashtag Never Trump, der autocompleted. Ist aber total unbenutzt. Und dann gibt es den Hashtag Forever Trump, der autocompleted nicht, war aber trending, bis er dann irgendwie plötzlich rausgefallen ist, glaube ich. Ja. Ganz abgefahren. Ich meine, das ist vor allem, was mich da auch wieder besorgt, ist ganz einfach, dass es halt innerhalb einer recht kurzen Zeitspanne alles vorgekommen ist. Ja? Mhm. Dass halt eben ganz klar Energie und Personal darauf angewendet wurde, dass da halt eben der Informationsfluss mehr kontrolliert werden kann, mehr Kontrolle über die User ausgeübt werden kann und dann halt eben im Ernstfall die dann auch einfach ja mundtot gemacht werden. Ja? Social Media hat heutzutage ja auch eine Kraft. Ne? Ich meine, das haben wir ja alle beim arabischen Frühling gemerkt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob Gamergate was damit zu tun hatte. Das hat das Ganze sicherlich beschleunigt. Ja, das aber, man merkt das überall. Ja, man sieht es überall und liest es überall. Dass halt verstärkt versucht wird, die Kommunikation auf Social Media zu steuern. Ne? Also in dem Video von Sargon zum Thema Tod von Twitter hat er ja einen interessanten Graph gezeigt, wo drauf sichtbar war, die Nutzungslast von Twitter über den ganzen Zeitraum, die es Twitter gibt, so mit neuen Accounts-Generierungen und Posts und so. Und da war ja irgendwie der Spitzenpunkt im August 2014. Was ja, für die meisten Tweets. Ja, das war ganz abgefahren. Da ist es riesig gespiked und dann danach unglaublich abgefallen, nämlich weil dann die ganzen Blog-Sachen plötzlich abgegangen sind wie Spitzkatze. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber na gut, müsste man natürlich irgendwie beweisen können, aber das werden wir niemals können, weil die Daten natürlich nicht offenlegen werden. Mhm. Aber das war ganz abgefahren, diese Statistik da. Ich guck mal, ob ich die hatten wir im Forum gepostet, ich suche hier gerade mal raus. Ja, das ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich, ne? Zensur auf Social Media und so. Da werden jetzt ordentlich die Daumenschrauben angezogen, ne? Überall, aber auch nicht nur da, sondern insgesamt im Internet, ne? Aber interessanterweise halt auch einseitig, ne? Also natürlich einseitig. Antifa irgendwie postet, dass die Leute sich als Wahlhelfer registrieren lassen sollen, um die AfD zu verhindern, also zur Wahlfälschung aufruft. Das ist da ja lustig, weil ich habe Banning gehört. Ja, das ist ja witzig, weil ich bin ja auch immer und überall angemeldet. Ich höre ja immer gerne beide Seiten in der Diskussion. Und ich habe jetzt von 1%, die sind auch so AfD-nah, konservativ, ne, Bürgerinitiative, habe ich jetzt so ein Schreiben gekriegt und die möchten auch den Wahlbetrug verhindern. Das ist ja schön, dass dann beide Gruppierungen sich dafür engagieren, dass halt eben Wahlbetrug verhindert wird. Ja. Nein, die Antifa hat zum Wahlbetrug aufgerufen. Die haben gesagt, meldet euch als Freiwillige und dann lasst mal ein paar AfD-Stimmen unter den Tisch fallen. Genau. Ach so. Das ist ja interessant, weil die 1%, ich hab mir dann mal diesen komischen Wisch, den die mir geschickt haben, ausgedruckt. Die sagen dann zum Beispiel, dass man genau hinsehen soll bei der Auszählung und selber mitzählen soll und Einhaltung der Vorschriften und sowas alles. Ne? Das halt zum Beispiel, man kann ja auch so einen Wahlzettel ungültig machen, indem man zum Beispiel noch ein Kreuz an der falschen Stelle hinzufügt und sowas alles. Ja. War mal ganz interessant. Ich habe mich auf jeden Fall als Wahlhelfer gemeldet, jetzt nicht für 1%, sondern halt eben, weil ich das einfach mal machen will. Ja. Und mal gucken. Ne? Wenn da so ein Antifaler neben mir steht, gucke ich dem auf jeden Fall genauer auf die Finger. Dankeschön für die Information. Ja, man braucht sich übrigens nicht als Wahlhelfer zu melden, um zu gucken, ob bei so einer Auszählung alles richtig läuft. Diese Auszählungen sind nämlich öffentlich. Also man sehr gut, okay. Hat im Prinzip ein Recht darauf, in jedes Wahllokal zu gehen und sich anzugucken, was da so passiert. Man darf das natürlich nicht stören, was sie da machen. Aber das ist eine öffentliche Handlung, die da ausgeführt wird. Also, achso, ich dachte, ich darf auch zählen. Das ist nicht so wie in der Türkei, wo dann während der Wahlzählung der Strom ausfällt und das machen sie im Dunkeln. Als Wahlhelfer musst du natürlich auch zählen, aber du kannst auch als Mensch, der sich nicht als Wahlhelfer gemeldet hat, trotzdem da hingehen und gucken, was die da machen. Den alten Gag nochmal zu recyceln, ich dachte immer, Wahlhelfer werden die Leute, die Randy Harper ins Meer zurückrollen. Ich weiß nicht, ob die Wahl so eine gute Sache wäre. Das zieht sich wieder wie so ein roter Faden durch unseren Stream, oder? Der Hass auf fette Menschen. Ja, Fat-Shaming, das unser großes Manko, oder? Richtig. Das ist der Leim, der unsere wackeligen Verschwörungstheorien über Feministen zusammenhält. Das ist einfach schön. Das ist einfach, komm, muss. Okay, wie sind wir drauf gekommen? Caps Lock, hast du noch was zu erzählen? Also ich glaube, zu dem Thema jetzt erstmal nicht mehr. Wollen wir dann gleich zum Thema Ethics in Journalism kommen? Warte, ich muss erst noch eine Tablette gegen Sodbrennen nehmen. Leg los. Ja, also es gab vor 2 Wochen, aber wir haben es erst diese Woche bemerkt, bei ZAP, das ist so ein Medienmagazin im öffentlichen Rundfunk, da gab es einen Bericht über die Vertrauenskrise des öffentlichen Rundfunks. Und darin gab es ein Interview mit einem Herrn Hagerup. Und das ist der schon erwähnte Mensch vom dänischen öffentlichen Rundfunk, der also dazu es geschafft hat, dass das Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk in Dänemark wieder enorm gestiegen ist. Und sie hatten ihn quasi interviewt, wie er das denn gemacht hat. Und er hat da ein paar Dinge gesagt, mit denen er uns Leuten, die sich mit Gamergate beschäftigt haben, auf jeden Fall aus der Seele spricht. Und wir können ja einfach mal ich teile das mal und dann schauen wir uns mal nur so die ersten 2,5 Minuten von dem Ganzen mal an. Jo. Ja, dann drücke ich hier mal auf Play. You were mentioning before that in your opinion journalism is being hijacked by political correctness. Can you explain what you meant? We are in the trust business, so we say. But if we do surveys in Denmark, or I guess also in Germany, our profession, journalism, comes close. We'll probably between car dealers and real estate agents, maybe a little above prostitutes, but not much, among politicians. And why don't people trust politicians? They don't trust politicians because they find there's a gap between what politicians are doing and what they're saying and what they're doing. And why is that a trust meltdown for media, as we see it all over Western Europe right now, is because people in greater numbers find that there's a gap between what we promise to give and what we're actually delivering. And the problem is, if we should be honest, if we place ourselves in front of the mirror, and sometimes we need to do that, and then be honest to what we see, then we haven't really given people the best obtainable version of the truth, which we promised. We haven't really done that. We have given them the part of the truth that we thought either would sell, that we would create click, create a lot of viewers, or some circulation for newspapers, or what we as persons and organizations as an elite think is best for society, for the direction we want the society to take part in. So journalism has been hijacked by people who care more about bottom line than byline and care more about numbers, that they care about impact and the meaning of what we're doing and why we're here. It has been hijacked by activists disguised as reporters who were not going into this business of journalism because they wanted to help people form their own opinion about important matters in society, but who really try to persuade people, to manipulate people to feel the same thing about the world as they do, which is not journalism, it is politics. And then it has been hijacked by the political correct. Yeah. Super. Super, einfach. Das ist ja auch genau das, was wir immer angekreidet haben, ne? Dass da halt eben nicht die Leute objektiv berichten, sondern das immer ideologisch färben müssen. Und er sagt ja dann halt, dass halt eben da keine Journalisten arbeiten, sondern Aktivisten, ne? Genau. Das ist politisch, was die machen. Und die versuchen halt eben ihr Bild von der Welt den anderen Leuten zu diktieren sozusagen, weil das ja besser wäre. Und das Erste ist ja auch gleich, was er sagt, so um, also er redet ja auch immer davon, dass es um die Bottom Line geht, ne? Also ums Geld machen, Klicks generieren. Also da redet er jetzt wahrscheinlich nicht so vom öffentlichen Rundfunk, sondern mehr so von so den Gorkas dieser Welt, ne? Ja, also es ist wirklich, ja, also werden wir später noch, natürlich noch verlinken für die Leute, die sich das ganze Interview mit ihm anhören wollen. Es geht 25 Minuten insgesamt. Und da sagst du noch ein paar interessante Sachen, aber das ist jetzt schon auf jeden Fall so das Wichtigste, was jetzt mal eben so, dass quasi er selbst zusammenfasst, was sozusagen das Problem ist. Und ja, also das könnte man ohne weiteres aufschreiben, Hashtag GEMA geht runter, taggen und solange wie man es noch twittern kann, raustwittern. Das wäre ja auf jeden Fall. Also das sind genau die Dinger, die wo wir jetzt seit bald 2 Jahren drüber reden. Genau. Ja. Auch ein deutscher Politiker hat ja was Ähnliches geäußert, und zwar hat er gesagt, für mich ist viel zu häufig die Überzeugung der Autoren der Maßstab für die Berichterstattung. Jetzt können wir alle mal raten, wer dieser heimliche Gamergater unter den deutschen Politikern ist. Weil ich kann es auch einfach mal auflösen, es war Horst Seehofer. Ich wollte es gerade sagen. Der alte Gamergater. Also der sagt ja im Endeffekt genau das Gleiche wie dieser Däne. Und was ich auch interessant fand an diesem ZAP-Beitrag, in dem wurden halt Ausschnitte aus diesem Interview, unter anderem auch der Teil, den wir gerade gehört haben, verwurstet. Und die Frau Reschke, die das moderiert, hat ja dann am Ende eigentlich gesagt, ja, was sollen wir bloß machen, damit wir das Vertrauen der Bevölkerung wieder gewinnen? Wir wissen es nicht mal sehen. Obwohl der Herr Hagerup ja ziemlich genau gesagt hat, wie man das Vertrauen der Bevölkerung wiedergewinnt, indem man halt aufhört, einseitig zu berichten und aufhört, in jeden Bericht eine Meinung reinzukloppen. Ja, aber die Frau Reschke hat das wohl nicht verstanden. Wenn ich mich richtig erinnere, war aber dieser Ausschnitt, den wir gerade gezeigt hatten, dann nicht dabei, sondern das spätere, wo er dann sagt, dass man sich den Spiegel vorhalten muss und so. Dabei, aber jetzt so das mit dem mit Klicks und Aktivismus war, glaube ich, nicht dabei. Aber nee, die ganze, nicht der ganze Ausschnitt, aber es wurden halt Teile verwurstet. Also er hat halt in den Ausschnitten, die da wiedergegeben wurden, hat er auch schon ganz klare Lösungsansätze gebracht. Vor allem sehr gut fand ich auch dieses, dass er gesagt hat, ja, wir haben uns gefragt, wie können wir das Vertrauen wieder erringen. Und dann haben wir überlegt, vielleicht ist ja was dran an der Kritik und haben uns da mal selber in den Spiegel praktisch angeschaut. Und allein dieses, vielleicht ist da ja was dran an der Kritik, passiert ja in Deutschland nicht. Wenn du irgendwie sowas sagst oder kritisierst, heißt ja gerade, ja, Lügenpresse, geht auch zu Pegida, bla. Ja, besorgte Bürger, geh nach Hause. Also es ist ja nicht mal die Bereitschaft da in großen Teilen der Presse sich oder der Medien, sich überhaupt mit diesen Anwürfen auseinanderzusetzen, sondern es wird gleich gesagt, Herr Wattab, wir wissen das doch viel besser als der Pöbel. Und ich habe mir auch, also es wurden ausgesuchte Meinungen veröffentlicht von Leuten, die ja denen was geschrieben haben nach diesem Beitrag, und ja, das war auch so ein bisschen ernüchternd, wie sie dann da wieder drauf reagiert haben. Auch so ein bisschen, ja, so Pseudo-Selbstkritik-mäßig, ne, so wie damals auch schon diese, es gab ja mal diese ARD-Runde da irgendwie, wo sie sich da mit dem Intendanten vom WDR drüber unterhalten haben, was man da besser machen kann und so, das war ja auch schon so ein bisschen Alibi-mäßig und ja, also das war halt auch so ein bisschen ernüchternd, auch noch mit Sachen bei, die nicht so ganz stimmten. Da haben sie zum Beispiel, einer hat sich darüber beschwert, dass in dieser mit Köln und allem quasi nicht berichtet wird, was die Herkunft der Täter ist, und da wurde dann da der Presserat zitiert, in der ja sagt, dass man die Herkunft von in der Berichterstattung über Straftaten die Herkunft der Straftäter quasi nur schreiben soll, wenn es einen wichtigen Bezug hat, darauf weisen die dahin, dass ist ja richtig, dass es da drin steht, aber man muss da auch wieder bedenken, dass der Presserat nämlich für den öffentlichen Rundfunk nicht zuständig ist. Der Presserat ist für Zeitungen und der öffentliche Rundfunk hat seine eigenen Aufsichtsgremien. Und insofern könnte man halt eben auch sagen, ihr braucht euch da auch gar nicht dran zu halten normalerweise. auf das, was da der Presserat sagt. Und dann muss man sich auch wieder darüber streiten, selbst wenn das jetzt gültig ist, muss man sich ja darüber streiten, weil da steht ja, wenn es nicht wichtig ist, soll es verschwiegen werden. Aber dann ist ja wieder die Frage, wann ist es wichtig? Und ich würde halt sagen, dass es in Köln und diesen Dingen halt eben sehr wohl wichtig ist, wenn wir hier diese Migrantenkrise, wie ich sie ja lieber nenne, und nicht Flüchtlingskrise haben und dann solche Dinge passieren, im Gegensatz zu dem, was irgendwelche ausnahmslos Menschen einem erzählen wollen, ist es ja halt eben nicht so gang und gäbe in Deutschland. Und da ist, finde ich, ist dann schon von enormer Wichtigkeit für die Öffentlichkeit, dass dann da auch berichtet wird, was diese Menschen gemeinsam haben, die das da machen, nämlich die Herkunft. Oder zumindest, dass sie halt aus diesem Umfeld da stammen. Und wenn sie jetzt auch nicht alle aus dem gleichen Land oder so. Und ich kann da auch bei mir differenzieren mit Leuten, die ich kenne oder die hier schon länger in Deutschland wohnen oder wie auch immer. Also dieses Argument von wegen, ja, wenn man da jetzt irgendwie erlaubt, dass da jetzt klar wird, dass solche Leute sowas machen, dann führt das ja sofort dazu, dass irgendwie jeder vorverurteilt wird oder dass wir hier irgendwie bürgerkriegsartige Zustände oder sowas kriegen, weil alle hier nur noch durch die Gegend rennen und sich gegenseitig totprügeln aufgrund von, wer ist ein bisschen brauner als ich oder so, ne, was ja da immer, das ist ja quasi die Voraussetzung dafür, dass man sagt, so, ja, nee, das darf alles nicht sein, weil das führt ja dann zu ganz schlimmen Sachen. Mhm. Und das ist halt, finde ich, schon ziemlich weit hergeholt. Von daher ist es mir dann doch lieber, wenn da offen und vernünftig und komplett auch berichtet wird. Ja, ich fand den Beitrag trotzdem halt mal ganz schön eigentlich, weil sie, also im Prinzip haben sie ja die richtigen Fragen gestellt, auch wenn sie dann am Ende so ein bisschen wischiwaschi gegangen sind und nicht, also die sind ja den Kram mit der Flüchtlingskrise, wie das in den Medien behandelt wurde, sind sie ja angegangen. Und dass da halt die Sorgen der Bürger nicht, also dass die halt vollkommen verschwiegen wurden im Prinzip meistens, beziehungsweise vollkommen in den Hintergrund gerückt wurden. Und insofern, das fand ich mal ganz gut. Besser als das, was die ARD dann ein paar Tage später gemacht hat, wo sie auf diese Demonstration in Mainz gegangen sind gegen das SWR und da irgendwelche ehemaligen NPD-Leute und absolute Knalltüten interviewt haben. Und dann, ah ja, so sieht das also aus mit den Leuten, die Lügenpresse sagen, das sind die Leute hier, NPD und dieser komische Hassprediger von irgendeinem rechten Block, der gegen die Medien ist. Okay, dann können, also die genau gegenteilige Art, das zu behandeln. Aber wie ich gerade sehe, genau die Berichterstattung hat Zapp auf ihrem Twitter-Profil auch schon gepostet. Okay. Die aus Mainz. Und zwar ja, gestern oder vorgestern oder so. Das war unter dem Titel die Vertrauenskrise ist inszeniert, war das, glaube ich, ne? So ja, genau. Richtung. Und ja, wenn die inszeniert ist, dann sollen sie mal mehr erklären, warum nur, also was war das im ZAP-Beitrag, 40% der deutschen Bevölkerung sagen, sie vertrauen den Medien. Also wenn es inszeniert ist, dann wäre die Zahl ein bisschen höher. Und in Dänemark ist sie ja höher, weswegen der Däne, den sie da interviewt haben, im Prinzip wirklich eine Autorität ist, weil der war ja da der Breschenbrecher so ungefähr. Ja, und vor allen Dingen selbst wenn, ne? Also das ist ja wohl immer noch ein Selbstzweck, dass ich mich optimiere und ja, quasi in meiner Berichterstattung so wahrheitsgemäß und so vollständig wie möglich irgendwie die Leute informiere. Aber das sehen sie halt noch nicht so richtig, sondern für die ist der Selbstzweck, dass ihre Agenda da irgendwie gefördert wird. Ich glaube auch, dass halt sich von den nachwachsenden Journalisten das Selbstverständnis komplett gewandelt hat. Ne? Dass früher halt Journalisten gesagt haben, okay, ich will Journalist werden, weil ich irgendwie an der Wahrheit interessiert bin. Mhm. Und heute sind es halt hier die Kybra Gülseis, Laser Uschis und Vizorex, die sagen, ich bin nicht an der Wahrheit interessiert, ich bin daran interessiert, dass mein Ding möglichst auf jeder Titelseite ist, ausnahmslos, ja. Vizorek, die würde ich ja nicht mal annähernd selbst mit den absoluten Gossen-Journalisten in eine Tüte tun. Also, weil die macht ja gar nichts. Naja, sie darf aber für Weiss schreiben oder für andere Leute dürfen für die Zeit, für die SZ, die Stokowski, für den Spiegel. Also es gibt genug von diesen. Das ist der Hammer. Die kriegen so viel Screentime, ja, und Spotlight, und dann wird immer noch gesagt irgendwie, ja, ach, hier letztens ja auch bei dem Reichsparteitag von Witzurek, ja, wo dann der eine irgendwie meinte, die Diskussion, die wird ja nur von Männern geführt oder so. Das stimmt ja gar nicht, weil und selbst wenn, sagen wir mal, es wäre 50-50, wen hört man denn mehr zu? Ja? Wer hat denn quasi, sag ich mal, das größere Megafon in der Hand? Ja? Das sind doch die Witzureks und kleine Fliege hier. So, das sind doch die Witzurex und so weiter, ja, die muss ja nur mal irgendwo an der Tür klopfen und dann wird sie gleich mit dem roten Teppich empfangen. Das ist halt eben so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ach, so widersprüchlich das Ganze, ja. Und dann hast du trotzdem noch Leute, die irgendwie da so im Journalistikstudium sitzen und sagen so, boah, die Konservativen unterdrücken die Frauen und die People of Color. Und dann zwei Jahre später sitzen sie irgendwo oder schreiben gerade noch an ihrem Blog und machen da ihre Artikel und so. Und irgendwann später machen sie einen Gastbeitrag vielleicht mal bei der FAZ oder was und sagen so, und jetzt wird hier die komplette konservative Sichtweise rausgenommen. Das ist gerecht, ja, weil ansonsten, das machen die ja genauso. Und ich sag nur mal, was wäre denn, wenn jeder so denken würde? Was für eine Art von Presse hätten wir denn dann? Ja? Wie in Amerika halt. Ja, ich glaube, genau, die haben wir ja schon ansatzweise. Also das Einzige, was eigentlich besonders ist, was in Amerika halt nicht so ist, ist dieser öffentliche Rundfunk. Wobei ich sagen muss, das, was die in Amerika so in Ansätzen haben, was dem entspricht, ist halt eben PBS und NPR. Also NPR ist Radio und PBS ist halt Fernsehen. Und da hast du halt auch die übelsten Ideologen sitzen, ne? Also zum Beispiel halt diesen, wie heißt dieser Typ da, Griffin oder so ähnlich, das ist der, der diese Game Show da irgendwie hat, das ist der mit diesen dicken Brillengläsern ohne Laser drin und so. Oh Gott, das will der Kerl. Oh, ja, genau. Diesen alten Sophisten und diesen anderen Typen, der meint Egalität ist it's a man's rights course oder wie das war. Und diese Leute da, ne? Also das ist halt PBS da bei denen. Ja. Und NPR war ja einer der Leute, die zuerst diesen One-in-Five-Mythos da irgendwie verstreut haben. Ja. Die gemeint haben, dass es an College Campus heutzutage in Amerika so furchtbar gefährlich und so ist. Ich finde das sowieso super interessant, dass in Amerika die privaten Sender, so Fox News und ich weiß gar nicht, was ist ein MSNBC? Weil MSNBC ist ja auch so einer mit einer... Fox News ist ja sehr stark rechtspolitisch, also Republikaner, und MSNBC ist Demokraten. Und da werden die gleichen Talking Points dauernd wiederholt, die Politiker sagen. Und es werden dann halt immer, bei MSNBC, wenn da eine Diskussionsrunde ist, ist dann ein Quotenrepublikaner, der halt total dumm ist. Und so, und bei Fox News ist immer ein Quotendemokrat, der halt ein totaler Idiot ist, damit halt schön die andere Seite generell als Idioten wahrgenommen werden. Aber ich finde halt das Interessante, das sind ja im Prinzip Nachrichtenkanäle, und in Deutschland sind die privaten Sender nur so Entertainment-Dinger. Also das finde ich echt interessant, dass hier halt nicht diese politische Meinungsmache in den Medien bei den privaten Sendern ist, sondern bei den öffentlichen. Ja, und man muss aber auch sehen, dass ja in Deutschland so ein Widerspruch, wie er in Amerika besteht, zwischen Republikanern und Demokraten eigentlich nicht mehr existiert. Weil wir ja nur noch eine Richtung haben bei den größeren Parteien oder bei den. SPD, das sind ja alles Chills jetzt. Könnte das nicht vielleicht auch daran liegen, dass die in Amerika einfach ein komplett anderes System haben, dass da halt eben die Lobbyisten ganz normal sind und sich das halt eben da auch in der Berichterstattung widerspiegelt? Naja, also das Besondere am öffentlichen Rundfunk ist halt eben die Tatsache, dass sie dann sagen so, ja, wir machen jetzt hier Qualität und wir haben jetzt hier irgendwelche Experten, so richtige Experten, studierte Leute und so. Und da haben wir dann halt das Problem, dass dann irgendwelche hier so Nina Keil oder wie die heißt und diese ganzen Leute mit ihren Masterabschlüssen in Gaming ist sexistisch und diesem ganzen Bullshit und dann irgendwie ankommen und sagen so, ja, hier, wir sind Experten zum Thema. Und dann dürfen die da irgendwelche Features produzieren, und wir hauen uns dann wieder an die Köppe und denken uns so, was soll der Quatsch? Aber in diesem, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass die da so graswurzelmäßig enormes Vertrauen genießen, wenn solche Leute da als Redakteure oder so anheuern beim öffentlichen Rundfunk, weil die sich dann sagen so, ja, hier ist jemand, der weiß Bescheid, ne? Das ist nicht irgend so ein Trollo und wir haben ja einen Anspruch hier, wir wollen ja hier irgendwie nicht so Larifari-Fernsehen machen, sondern muss ja alles Qualität haben. Und das ist so ein bisschen das Lustige, wie sie sich da quasi selber mit kaputt machen. Ne? Mit, also durch diesen Anspruch wird es halt eben erst richtig bekloppt. Da haben sie dann diese ganzen Ideologen da, die ansonsten, wenn die irgendwo über RTL oder so anheuern wollen würden und sagen würden, so hey, in eurem Programm muss jetzt irgendwie um Genderfragen oder so ein Zeug geben, ne? Dann würden die sagen, so ja, was können wir da für Werbung schalten? Und das ist es dann. Da kann, mit solchen Leuten kannst du vielleicht einen Gorka machen oder so, wenn sie da irgendwie über ja dieses ganze, also Klicks generieren, indem sie irgendwie sagen, oh, die Frauen sind in Gefahr, die Frauen sind in Gefahr, hier ruft eure, unsere Seite auf, damit ihr erfahrt, was heute euer Leben bedroht, so wie bei Fox News und so diese berühmten hier könnt ihr sie einen Joghurt umbringen, erfahren sie mehr nach der Werbung, dem Wetter und so ein Zeug, ne? Das ist halt eher so, was das Privatfernsehen dann macht. Und das öffentliche Fernsehen, ne, hat halt diese Problematik mit dem Selbstanspruch, dass man Experten haben will. Und diese Experten sind halt teilweise halt eben irgendwelche Vögel. Ach, aber das ist halt so, das ist wirklich so ungefähr auf dem Niveau, als würden sie sich in Amerika, wir machen ja einen Beitrag über den CIA und als Experten holen wir uns Alex Jones. Unbedingt, ja. Und die Klammer hat gesagt, oh, it's turning the freaking frogs gay. Also, so Knallköpfe sind es doch eigentlich. Das ja, genau, Alex Jones hat seine Masterarbeit über den CIA geschrieben, deswegen. Ja, und das ist auch genauso unsere Politik, die tickt auch so ein bisschen so, ne? So von wegen, wir brauchen unbedingt Leute, die irgendwie als Experten gelten oder so, damit man die auch wieder hinstellen kann und sagen so, ja, hier, das ist ein Experte und wir haben den hier irgendwie uns geholt. Also anders ist das ja nicht zu erklären, dass so jemand wie die Witzorek da irgendwie am Gleichstellungsbericht mitarbeiten darf. Das ist einfach nur so, dann, weil die wissen halt, wenn sie sich das Gesicht von der hinknallen, dann ist so diverse Leute, die sich nicht weiter beschäftigen, die denken sich dann so, ja, hier, das ist alles in Ordnung, ne, so, die weiß ja Bescheid, der hat auch das Buch geschrieben und so, hier, jetzt wird was gemacht gegen Sexismus und den ganzen Kram. Das Buch von der besorge ich mir auch mal und da können wir vielleicht eine Show drüber machen, das könnte interessant sein. Nee, lass mal, also. Da hat sie keinen Bock. Ja, nee, wirklich, also, es haben ja schon andere Leute hier, Stapel Chips, der war ja auch schon ein paar Mal hier, der hat sich das gekauft. Der hat das? Okay. Ja, der hat das, ja. Aha. Und ich will der Frau nicht unnötig Geld geben. Zumal ja, nee, ja, ich, sowieso, es ist ja. Ich kann es mir schicken. Es ist ja halt auch nur eine Talking Point-Sammlung. Ne? Also da ist ja überhaupt nichts Besonderes drin in diesem Buch. Jo. Und ich finde alles, was hier der Pallenberg geschrieben hat in seiner Rezension bei Amazon von dem Buch. Der hat das halt geil. Ja, ja, das reicht eigentlich schon. Ja, das suche ich mir jetzt raus. Das hatten wir hier aber, glaube ich, auch schon mal vorgelesen. Was wir aber machen, wäre mal bei den Sendern und bei Twitter und so weiter, also wenn wir den Blog aufgezogen haben, wir einfach mal nachfragen, so hier, wie kam das denn zustande, dass sie da an die Witzorek gekommen sind und so weiter und halt mal so ein bisschen eigene Journalismusarbeit leisten praktisch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Brief an die ZAP-Redaktion geschickt. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da eine Antwort erhalte. Hm. Ich habe da auch mal ein paar konkrete Beispiele genannt, die wir so hatten in der Interaktion mit diversen Personen aus dem öffentlichen Rundfunk. Ich habe auch Namen genannt. Also da können Sie dann gerne mal eine Stellungnahme von der anderen Seite einholen. Oh. Habe ich überhaupt nichts gegen. Können Sie die gerne auch mal richtig fragen, was Sie sich bei dem Krempel denken. Ja. Ja, mal hoffen, dass man da nicht dann wieder mit einer Standardantwort abgespeist wird. Ich rechne stark damit, dass sie überhaupt nicht antworten werden. Entweder das oder dass sie wieder nur das ganze Ding zusammenschnippeln auf so ein paar Schnippel, wo halt nicht draus hervorgeht, was eigentlich die Kritik wirklich ist und da dann zu wieder irgendwas sagen oder so. Gehe ich mal von aus. Die Erfahrung lehrt das. Ja, da hätte ich aber auch Bock drauf, ne? Dass man das Ganze noch ein bisschen ernster hier aufziehen und dann eventuell das vielleicht auch mal was meint, wenn man sagt, ja, hallo, ich bin der und der von den Weltraumaffen und ich habe eine Frage. Naja, aber mal gucken, ne? Liegt ja nicht nur in unserer Hand, ne? Ja. Hier nochmal der Aufruf an unsere Zuschauer, bitte auch immer ordentlich chillen und please deactivate that pesky Adblock. Oh ja. Oh ja. Hast du Werbung geschaltet auf dem Kanal? Quatsch. Ja, aber trotzdem auf. Mit dem pesky Adblock. Ja, was mir aufgefallen ist, unsere Inhalte sind ja ab 18 freigegeben. Ich weiß gar nicht, ob das sein muss. Ja? Ich habe es, glaube ich, nicht eingestellt. Ja. Das sind wir auch schon nicht. Genau, aber egal. Über solche Sachen können wir uns dann nach dem Livestream noch unterhalten. Wir hatten nur noch ein Thema, wenn ich mich nicht irre. Oder irgendwas hatten wir noch? Was war denn das? Haben wir eigentlich schon über unseren Sponsoren geredet? Das hätten wir eigentlich in den ersten 5 Minuten machen müssen. Also Welt-NPD, sehr gute Partei. Oder AfD, irgendwas, keine Ahnung. Irgendjemand, der dann an der Grenze auf Menschen schießt. Bärtchen. Ja, richtig. Erst Stimme NPD, Zweitstimme Die Linke. Ja, aber wählen gehen ist diesmal wirklich angesagt für die Leute ja, in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz. Leute, geht wählen. Ja. Geht wählen und wenn ihr nicht wisst, was ihr wählen wollt, wählt verdammt nochmal ungültig. Es ist besser als nicht wählen. Ja oder wählt die Partei. Ich wollte jetzt dazu sagen, also ich bin einer von den Leuten, die vehement und überzeugter Nichtwähler waren, ja. Ich habe jahrelang gesagt, gut, ihr geht ins Wahlbüro, ich sitze auf meiner Terrasse, genieße meinen Kaffee und fertig. Ja, wenigstens muss die mir dann nicht, keine Ahnung, muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn dann die Partei, die ich gewählt habe, das Land an die Wand fährt. Ja, aber diesmal muss ich ehrlich sagen, es ist auch wegen der Flüchtlingskrise sehr brisant. Und überlegt euch halt mal, ob ihr nicht vielleicht doch lieber wählen geht. Und wie er schon sagte, na, wenn ihr zum Beispiel keine Partei findet, mit der euch identifizieren könnt oder die halt eben größtenteils nicht dem übereinstimmt, was ihr so glaubt, dann weiß ich nicht, wählt doch die Seniorenpartei oder sowas. Ja? Also, dass halt eben die Stimme nicht so einfach weggeworfen wird. Na? Ich kann die Deutsche Rentnerpartei nur empfehlen, sie ist für die Schwulenehe. Was mich geschockt hat. Na gut, cool. Nicht mal die SPD ist für die Schwulen. Ach so! Und für Schwulen Adoptionsrecht, glaube ich sogar. Ganz abgefahren. Dann war das vielleicht doch nicht das beste Beispiel, tut mir leid, aber wir haben ja auch schon AfD und NPD genannt, ja. Und dann gibt es ja auch noch Alpha und die Republikaner und die ganzen anderen CDU, CSU, SPD. Beiden Nazis, ja genau, richtig. Ja. So. Wobei nicht, dass dann die Leute losziehen und AfD wählen. Ach. Lieber NPD. Genau, lieber NPD. Unseren Sponsoren. Richtig. Ja, die ersten. Hier hängt auch eine Verleumdungsanzeige von der NPD. Die ersten 10 Abonnenten unseres Livestreams erhalten einen formschönen Lampenständer aus Judenhaut. Ja. Und die anderen 200 Abonnenten erhalten eine 4-Stunden DVD darüber, warum der Holocaust nicht passiert ist. Ja, Leuchterreport als Dokumentation. Ja, muss genau. Muss man wissen. Na, wer weiß das wieder? Wieder keiner. Wieder die Leute ihren Kopf nur als Hutständer benutzt. Ach ja, Ruhe und Frieden. Der Axel. Das ist schön, oder? Ich meine, so Rechte, ne, ich finde, so richtig Ultrarechte, die dürft man ruhig erlauben, wenn sie Unterhaltungspotenzial haben. Ja, wie so, vielleicht im Zoo oder so, ja. Ja, aber das ist doch auch das Ding mit dieser ganzen Zensur und bla bla. Wenn jemand ultrarechte Positionen vertritt, disqualifiziert er sich doch genug selber. Das muss man nicht verbieten. Jeder denkende Mensch hört dem Stoll zum Beispiel zu und denkt sich, was für ein Idiot. Den muss man nicht verbieten und da muss man auch nicht die Meinungsfreiheit einschränken für, weil solche Leute disqualifizieren sich durch ihre Aussagen. Wenn jemand den Holocaust leugnet, dann weiß ich, er ist ein Vollidiot und da brauche ich nicht den Herrn Maas für und auch nicht den Herrn Zuckerberg, der das dann löscht. Ja, eben, das ist halt so, weißt du, ich sag mal, ab einem gewissen Alter, da ist man nun mal erwachsen, bei einigen später, bei einigen früher, ja, und die Leute, die werden schnell genug mündig, vor allem, wenn sie diskutieren und wenn sie mal ihre Meinung mitteilen und die irgendwo landet, wo sie halt eben auf den Prüfstand geschickt wird und nicht einfach kritisch irgendwo hingenommen wird und sowas alles, ja. Und das ist schon, das hat schon einen guten Effekt auf viele Leute, wenn die einfach mit ihrer komischen Theorie ankommen, die offen irgendwo hinstellen können, wo jeder sie auch kritisieren kann und dann mal so richtig einen auf den Sack kriegen, ja. Und da kannst du so links sein, wie du willst, ja, und denken, du bist der moralische Verfechter und Verteidiger der, weiß ich nicht, armen Äthiopier und keine Ahnung oder was. Das ist alles schön und gut und das kannst du auch gerne glauben, ja, aber lass die Kritik zu, verdammt nochmal, weil sonst hast du nicht mal mehr das Recht, deine eigene Meinung ernst zu nehmen, ja. Ja, wer sich wie zum Beispiel auch die Frau Sarkisian einfach nicht der Diskussion stellt, sondern von oben runter sagen will, das ist jetzt so, und alle, die das nicht irgendwie so sehen, sind Nazis, die disqualifizieren sich für politische oder gesellschaftspolitische Prozesse, meiner Meinung nach. Du kannst mal glauben, dass die Witzurek, also die beißt sich wahrscheinlich in den Arsch vor Neid gegenüber der Sarkisian. Weil du kannst mal davon ausgehen, das ist so, okay, das so möchte ich mal sein. Fuck, jetzt kann ich es nicht mehr machen, die hat es schon gemacht. Ja, aber ich finde das, ich fand ja auch immer das alte Hitchens-Argument, das von er hat das auch irgendwo her zitiert, aber halt, wer jemand anderem die Meinung, wer jemand anderem den Mund verbietet und ihm die Meinungsfreiheit nimmt und die Redefreiheit, der schadet damit nicht nur dem, der nicht reden darf, sondern auch denen, die nicht zuhören dürfen. Und wenn ich das jetzt mal so im Rückblick betrachte, das war ja diese Holocaust-Leugner-Sache, die war ja spezifisch in den Medien, als der damalige deutsche Papst einen Pius-Brüderschaft-Priester wieder zurück in die katholische Kirche genommen hat, der ein Holocaust-Leugner ist. Ich glaub Anderson hieß der, Pastor Anderson. Und dann gab es ein Interview mit dem, wo der den Holocaust geleugnet hat. Und ich kann mich noch erinnern, in den Kommentaren von dem Video bin ich irgendwie mit einem Neonazi in eine Diskussion gekommen und ich war vollkommen wehrlos. Weil, hallo, denkst du, ich habe in der Schule gelernt, wie man mit dem Holocaust-Leugner umgeht? Oder generell halt, dass es Argumente dafür gibt, dass der Holocaust passiert ist, außer ich habe es in der Schule gelernt. Ich muss mir erstmal, deswegen habe ich das vorhin schon gesagt, mit Leuchter-Report, darauf beziehen sich diese Holocaust-Leugner, wo halt zum Beispiel gesagt wird, ja, in den KZs, wo sie die vergast haben, da waren irgendwie die Kamine, die waren nicht hoch genug, das Gas, das wäre ja auf die Leute drumherum auch noch drauf, das wäre ja da aus den Kaminen oben raus und die Leute drumherum, die wären ja auch gestorben aber das ist Punkt für Punkt widerlegt, genau wie die ganzen 9-11-Verschwörungstheorien. Aber dadurch, dass in Deutschland nicht, dass die Idioten die ihr Argument nicht führen dürfen, können die normalen Leute nicht das Gegenargument führen, weil sie es halt nicht gelernt haben. Mhm. Und zu der Zeit musste ich mich da halt im Internet, weil es alles auf Englisch, wo ich noch nicht so gut Englisch konnte, weil es nichts Deutsches dazu gab. Also es war vollkommen wahnwitzig, nur weil in Deutschland das Holocaust-Leugnen verboten ist. Und deswegen setzt sich auch meiner Meinung nach ein kleiner, aber feiner Bodensatz von Deutschen, die jetzt daran glauben, dass es den Holocaust nicht gibt, fest, weil man die nicht widerlegen kann, weil sie selbst es nicht sagen dürfen. Ja. Ja, das stimmt. Dann gehen die in ihre eigenen Echokammern und reden nur da drüber miteinander und verstärken da ihre Meinung. Das ist total gefährlich. Ja, beim Neuschwabenland-Treffen zum Beispiel. Ja, nee, aber das stimmt schon, was du sagst. Da werden einem einfach die Werkzeuge genommen, dass man sich auch effektiv verteidigen kann. Ne? Ja. Ach Mann. Ja. Wehrhafte Demokratie nannte man das früher. Mhm. Ja? Gewehrhaft. Das ist total, also das ist echt schade, dass das, also, na gut, in Deutschland, man kann es ja so ein bisschen verstehen, aber auf der anderen Seite. Ich kann es sogar gut verstehen, aber was ich nicht verstehe, ist, warum man den Leuten, die übers Maul fährt und die nicht auslassen, ausreden spricht, wenn sie was Blödes sagen, ja? Ja, na gut, aber wie gesagt, in Deutschland ist das ja verboten, wegen Volksverhetzung und so weiter. Ja, keine Ahnung, ob da, ich weiß nicht, wie lange gibt es das eigentlich schon? Ist es nicht langsam mal veraltet? Ja. Können wir da nicht endlich mal drüber reden? Können wir bitte mal darüber reden? Ja, lass mal darüber reden. Es gab ja letztens auch einen Fall, wo da jemand verurteilt wurde wegen Volksverhetzung. Es war dieser Julians Blog. Ja. Oh, ja. Genau. Was hat er genau gesagt? Der hat zum Streik von der Lokführergesellschaft fast, glaube ich, gemeint, so dass er die alle irgendwie mit dem Zug nach Auschwitz fahren wollen würde oder so irgendwie. Was halt auch eine wirklich dumme Bemerkung ist. Ja, aber, er ist jetzt aber auch nicht dafür bekannt, dass er so der... Aber er hat, also es würde auch wieder meine Theorie bestätigen, er outet sich mit so einem Spruch selber als Vollidiot. Und es werden genug Leute mit dem Finger auf ihn zeigen. Ja, und vor allen Dingen jetzt gibt es ausreichend Menschen, die natürlich darüber wieder berichten, was er da genau gesagt hat. So wie wir jetzt hier zum Beispiel gerade. Und, ne, also wenn es jetzt darum geht, dass die Worte ja so unglaublich böse sind und man die nicht sagen darf, dann haben sie ja auch wieder das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollten. Weil jetzt muss jede Zeitung, die darüber berichtet, muss das abdrucken. Ne? Ja. Weil es ist jetzt eigentlich präsent und auch unter diesem Gesichtspunkt ist es halt wieder ätzend. Und was ja vor allen Dingen auch immer das Schlimme an diesen Sachen ist, ist ja so dieses, dass man quasi damit voraussetzt, dass die Leute vorher wissen müssen, wie hinterher die Leute darauf reagieren. Ne? Das ist ja so das Perfide an dieser Idee, dass die Sprache da irgendwie eingeschränkt werden muss, Volksverhetzung, dies, das, jenes. Dass man also schon vorher sich irgendwie überlegt, so, was passiert da, wenn ich das jetzt sage? Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass irgend so ein Typ, der YouTube-Videos macht und da irgendwelchen derben Humor, nehme ich mal an, dass es sein sollte. Ich denke nicht, dass er es ernst gemeint hat. Es gibt ein Zitat, das ich früher zur Vorratsdatenspeicherung und Überwachung gerne benutzt habe, und zwar, wer sich ständig beobachtet fühlt, der ist sein eigener Wärter. Und das hast du eben mit so einer Regelung, dass du dir ständig Gedanken darüber machst, wenn ich das jetzt sage, wie wird es aufgefasst? Ist es Volksverhetzung? Und kann ich für meine Meinung eingewuchtet werden, ja? Weil jemand das so auffasst? Es geht ja nicht mal mehr von dir aus, sondern halt eben, wie die Leute das sehen, ja, was du da sagst. Ja, bei allen anderen Sachen, die es irgendwie gibt, so Diebstahl oder so, ne, das ist halt ganz eindeutig. Nimmst jemandem was weg, was dir nicht gehört, ne, dann ist klar, so. Weil du machst eine Körperverletzung, ist auch logisch. Ja. Aber bei diesem Ding halt, das ist ja das Schlimme an diesen ganzen Bekennungssachen, dass man da halt eben vorher meistens nicht weiß, was überhaupt hinterher bei rumkommt. Denn genauso gab es jetzt auch letzte Woche wieder einen Fall, wo jemand wegen diesem super tollen Gotteslästerungsparagrafen da jetzt Strafzahlung machen darf. Also es gibt ja diesen Paragraph 166 StGB und da war jetzt jemand, ein ehemaliger Lehrer, der irgendwie an sein Auto irgendwelche wechselnden Sprüche geklebt hat, wo er irgendwelche Luther-Zitate da irgendwie verfremdet hat, sowas, wo ich ja auch so ein bisschen zu neige und so ein Zeug. Und bei ihm war das alles noch eine Nummer derber. Ja, und da hat sich dann jetzt mal irgendwer dran gestört, ihn deswegen angezeigt und der wurde jetzt sogar verurteilt deswegen. Und das war, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Nicht in 8-Caps-Lock, du bist der Nächste. Ne? Ja, ich... Du gehst ernsthaft Risiken ein. Ja, aber das ist doch pervers. Überhaupt nicht wundern. Also das... Weil ich habe das schon öfter erlebt, ne, dass man alleine schon, dass da aber auch wirklich das Geringste schon ausreicht. Schon wenn man irgendwie so sagt, so, das ist für mich alles Humbug und ich will nicht, dass die Religion so viel Einfluss hat auf die Politik und das öffentliche Leben und so. Das reicht bei manchen Leuten schon aus, dass sie irgendwie meinen, man wäre ein Nazi oder man würde Populismus betreiben, was ich auch mal ganz geil finde. Ne? Wie kann man überhaupt mit so unpopulären Meinungen Populismus betreiben? Das muss mir auch mal einer erklären, wie das funktioniert. Aber scheinbar ist das so, Populismus. Und deswegen ist mir das auch echt lieber. 100 Millionen Leute laufen über die Straße und sagen irgendwem, meinetwegen mir, was für ein Arschloch sie ihn halten oder so. Oder zu dick, zu groß oder was weiß ich nicht, was für Beleidigungen. Als dass wir irgendwie sagen, so, ja, nee, das, das kann man aber vorher wissen, so, was irgendwie in Ordnung ist und was nicht und was irgendwie eine ganz, ganz besonders abwegige Ansicht oder so ist, ne? Also das haben wir ja auch immer wieder erlebt, dass so Sachen wie Benachteiligung von Männern zum Beispiel da als komplett abwegige Thesen so, also würde man sagen, so wir fliegen mit unserem Raumschiff zum Mars oder so, gelten, weil das ja vollkommener Humbug wäre, dass sie da in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind und so ein Zeug. Also das, das habe ich also auch schon zu Genüge erlebt, dass es sowas ganz häufig gibt, dass die Leute dann irgendwie so was wie? Ja, ohne und für Sachen, die nicht zwangsläufig überhaupt so abwegig sind, sondern teilweise sind halt die Sachen total abwegig, die so komplett angenommen sind. Ne? Wie ein Feminismus zum Beispiel oder so. Richtig. Und auch da setze ich mich da nicht hin und sage die ganze Zeit oder sage, das muss aber verboten sein, dass die da irgendwie reden oder sage, man soll die nicht zuhören sollen. Ich sage genau das Gegenteil, ne? Weil ich natürlich denke, wirklich davon überzeugt bin, dass meine Ansichten näher dran sind an der Realität. Und deswegen habe ich da natürlich auch keine Angst, dass ich da was verliere, wenn die Leute da angehört werden. Nur was halt eben auch noch sein muss, ist, dass man selber dann halt eben auch angehört wird. Ja. Und das ist eigentlich ein Recht, das die dann verschenken, indem sie sagen, andere Leute, ne, hier, let's talk about Meinungsfreiheit, baby. Andere Leute, was die sagen, ist Hasssprache und so. Ja. Vor allem hat die gar nicht über Meinungsfreiheit gesprochen. Buh. Ja, auch, die hat ja das ja relativiert, so auch wieder so deutungshoheitmäßig. Da gibt es halt diesen dämlichen Strichmann-Cartoon, den sie da irgendwie gezeigt hat, wo da irgendwie heißt so von wegen so, ja, nur der Staat kann deine Meinungsfreiheit einschränken. Natürlich. Das heißt, ihre Meinungsfreiheit heißt, du kannst sagen, was du willst, aber wir haben das Recht dazu, den Arschlöchern die Tür zu zeigen. Tralalalalala. Ach, dieser XD sonst was. Wer war das jetzt, der das gemacht hat? Das war die Witzerück. Weil das passt ja wunderbar, weil die wollen Meinungsfreiheit so definieren, dass nur der Staat die Meinungsfreiheit wegnehmen kann, damit sie selbst Folgendes machen können, weil ich habe gerade die Rezension von Pallenberg, wo der sie zitiert aus ihrem Buch, Zitat aus Witzerücks Buch, solche Attacken sollen die Betreffenden zum Schweigen bringen. Ziel ist es, sie mit so viel Hass zu überschütten, dass sie es am Ende bereuen, sich öffentlich geäußert zu haben. Das ist das Ziel. Endziel, Witzerück. Also, und nicht nur das, erstmal das ist die Grundeinstellung, wie sie ihren Aktivismus ausübt, ja. Und dann kommt ja noch hinzu, das muss man ja in einem Kontext sehen, wenn sie sagt, nur der Staat kann Zensur ausüben, denn sie will ja, dass es halt eben schärfere Gesetze gegen Hasssprache gibt, eine Verschärfung des Sexualstrafrechts, das möchte sie ja, dafür setzt sie sich ja ein, ja. Und deswegen ist das auch keine Kritik, wenn sie das sagt, sondern sie sieht das so und will das auch so anwenden. Ja? Ja, diese Leute sind ja schon fast der Staat. Richtig. Also mehr Staat als ich klebe mir das Logo von Staatsorgane. Ja. Ja, ich klebe mir das Logo von Ministerien auf meine Veröffentlichung. Ne? Also insofern ist es mehr als gerechtfertigt, selbst nach deren eigenen Maßstäben mehr als gerechtfertigt, dass man sich dagegen stellt, gegen diese Art und Weise der Deutung, die diese Herrschaften da propagieren. Ne? Auch politisch, wohlgemerkt. Ne? Weil das tun sie ja auch. Deren Ansatz ist ja auch ein politischer. Da fragt uns jemand, wie wir zur AfD stehen und was sie kürzlich gemacht haben, und zwar Journalisten aus dem Raum rauswerfen lassen durch Wahlen. Da bräuchte ich mal einen Link zu. Da will ich genau wissen, was die gemacht haben. Ich finde, die AfD ist ein neoliberaler Haufen, der mit den Menschen irgendwie nur rechnet in Form von irgendwie Wirtschaftsgrößen etc. Und deswegen sind die für mich nicht wählbar. Richtig. Jeder einzelne Punkt, den die irgendwie im Parteiprogramm haben, ist Wahnsinn. So Mikro. Aber trotzdem finde ich es auch nicht gut, wenn Leute ihre Veranstaltungen, also hier in Gießen, bei mir war ja diese Geschichte mit einem Buttersäureanschlag auf ihren Standplatz oder heute halt die Geschichte, wo sich alle irgendwie kaputt lachen drüber, dass die Frau von Storch mit einer Torte attackiert worden ist. Ja, oder dass denen ihre Wahllokale, dass da die Fensterscheiben eingeschmissen werden mit Ziegeln und was weiß ich. Das ist halt genauso scheiße. Also, die haben auch das Recht, Politik zu machen. Die haben das Recht, für ihre Standpunkte zu werben. Solange sie sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befinden, ist das völlig in Ordnung. Das muss eine Demokratie, nochmal, sie muss es aushalten. Ja. Naja, also ich meine, bei mir fliegen ja sowieso schon raus wegen ihrer Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung, die sie da gerne hätten. Und halt eben, dann gibt es auch so andere Sachen, wie zum Beispiel, dass sie gerne hätten, dass Anglizismen aus dem deutschen Sprachgebrauch verschwinden. Was? Und dann halt eben so die ganzen Journalisten lieber Deutsch berichten sollen und sowas alles, ja. Das ist dann auch, findet man auch wieder bei Kunst, ja, dass halt eben an Universitäten eher so klassische Kunst ja, unterrichtet werden soll, ja. Und Schwachsinn, finde ich nicht unterstützenswert. Ja, das ist, wie gesagt, Wahnsinn. Ja. Purer Wahnsinn. Ich weiß, da nicht auch die Mark wieder zurückbringen oder so ein Scheiß. Also, ja, irgendwie so. Und da geht wahrscheinlich gleich der Caps Lock Chris der Kamm hoch, aber ich sag mal, die Katharina Nokun hat halt eben diese einzelnen Punkte, die im Wahlkampf von der AfD also halt eben erwähnt werden, hat die eigentlich ganz gut auch mal von der anderen Seite erklärt und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, ja, nee, da geht mir überhaupt nicht der Kamm hoch, das habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut, hatte ich auch weiterverteilt. Oh, okay, also, dann habe ich das falsch. Okay, sorry. Ja, die hat ja auch ihre Momente, die gute Dame, ne? Also von der war ich auch mal ziemlich angetan, jetzt so rein politisch gesehen, aber ja, so wie so viele Leute in dieser Partei ist da halt irgendwann der Punkt erreicht, wo die Widersprüche zu groß werden. Ne? Ja, ja. Also aber das ist halt eben auch wieder... Ich sag mal so, über Piratenpartei-Wahlprogramme könnte ich solche Abhandlungen auch schreiben. Ja. Irgendwie nach einem neuen Motto, guck mal, was die da so alles Lustiges fördern. Weltraumfahrstuhl, ja, ja. Weltraum, ja, nicht nur das. Ich sag nur so, verrückt ist auch normal. Einer der Überschriften zum Bundestagswahlprogramm und so. Könnt ihr euch aber durchlesen, was da so Lustiges steht unter dieser Überschrift. Ja. Und ja, also es war also die AfD ist mir zu religionsnah mit so einer von Storch und so. Da gibt es sicherlich auch noch andere Leute, aber ja, ich habe ja damals, hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, auch ihre Wahlprüfsteine irgendwie so erhalten, wo es da auch nur um Homo-Ehe und so ein Kram irgendwie ging. Und das sind für mich einfach keine Themen, die man groß diskutieren muss, meines Erachtens nach. Oder wo man sich irgendwie doll dagegen stellen muss oder so. Und diese Partei ist mir einfach zu autoritär. Also ich weiß noch nicht mal, ob die jetzt unbedingt so wirtschaftsliberal sind, so ein paar Leute da sicherlich schon, aber ich glaube mal so der harte Kern dieser Partei, auch gerade die jetzt übrig geblieben sind nach Herrn Lucke und diesen Leuten, sind wahrscheinlich eher irgendwelche ja Leute, die ich halt auch so erlebt habe in meiner politischen Zeit. Es gibt halt echt ein paar Menschen, die meinen, Originalzitat, was ich mal gehört habe bei einem Stammtisch, Pflanzen produzieren keinen Sauerstoff. Und lauter solche Dinge, ja, ja, es gab da so einen Typen bei der Piratenpartei, der meinte, Pflanzen produzieren keinen Sauerstoff. Und überhaupt Kohlendioxid und so weiter und Erderwärmung, das gibt's alles nicht und lauter so ein Kram. Und ich gehe mal stark davon aus, dass diejenigen, die da noch aktiv sind, zum größten Teil halt so ein bisschen getriebene Leute sind, von so getrieben von den ganzen Sachen, die sie alle meinen, da was irgendwie Sache ist. Und ja, also ich gehe auch davon aus, dass da einige Leute mit bei sind, die aus den richtigen Gründen da eingetreten sind und die auch objektiv irgendwie nachdenken und so. Aber ich glaube nicht, dass die in dieser Partei da eine große Zukunft genießen. Und ja, das Programm ist auch nicht nach mir. Wie gesagt, das ist mir viel zu autoritär, diese Ansichten. Ja. Und ja, das Dumme bei der ganzen Sache ist auch so ein bisschen, dass die haben ja jetzt, die ganze Parteienlandschaft ist ja quasi losgegangen und hat gesagt, AfD geht gar nicht, ist quasi NPD-Light. Und das finde ich dann auch wieder so ein bisschen übertrieben, weil ich halt schon davon ausgehe, dass ein paar Leute, die da mal aus den richtigen Gründen eingetreten sind, die haben jetzt quasi keine politische Zukunft mehr, weil man Also FDP und so haben zum Beispiel gesagt, wir nehmen keine AfD mehr auf, die kriegen bei uns keinen, der Mitgliedsantrag wird nicht aufgenommen. Quasi, wird nicht angenommen. Und sozusagen, diese Leute sind verbrannt, ne? Was sollen die noch machen weiter? Ja, die haben jetzt das NPD-Etikett und das war's jetzt. Erstmal. Genau. Ich gucke mal eben kurz was an und bin gleich sofort wieder da. Ja, das ist dann halt bei vielen Leuten sicherlich gerechtfertigt, aber halt eben bei manchen auch nicht. Und deswegen finde ich das dann halt doch so ein bisschen schade. Ja. Ach, keine Ahnung, mich macht das einfach stinkig, wenn ich da sehe, dass die Wahllokale von denen vandaliert werden und dass dann sich die Leute auf der politisch Linken drüber lustig machen und... Ja, eben, das ist ja wieder dieses hier No Bad Tactics, Only Bad Targets. Ne? Ja. Aber das mit den Journalisten ausgeschlossen, das ist... Ja, also das wird wahrscheinlich so sein, also es ist ja so, wenn du eine Versammlung hast, eine politische, dann gibt es halt eine Abstimmung darüber, ob Gäste und Journalisten zugelassen werden. Mhm. Also zumindest bei den Piraten war das immer so. Okay. Und ich denke mal, dass sie das wahrscheinlich auch so handhaben und da werden sie sich wahrscheinlich dagegen entschlossen haben. Und dann gibt es ja kein großes Problem, ne? Ja, also rechtlich wird das sicherlich möglich sein, aber zumal wir hier in Deutschland auch nicht sowas wie das First Amendment in Amerika haben, ne? Ja. Also bei uns gibt es, glaube ich, kein Recht der Presse auf Anwesenheit bei irgendwelchen Dingen, die in nicht öffentlichen Gebäuden stattfinden. Ja. Und ja, insofern, wenn die Versammlungsleiter sind und das Hausrecht sowieso haben und so, dann sind sie da wahrscheinlich vor deutschem Recht, sind sie da wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Also ich kann es halt teilweise, eigentlich ist natürlich Quatsch, eigentlich sollte die Presse da sein, aber auf der anderen Seite, ich kann es auch irgendwie verstehen, wenn die halt sich sagen, hier uns bringt das eh nichts, wenn die Presse da sind. Die werden kein gutes Wort über uns berichten, egal was wir hier sagen. Also warum sie dann nicht, warum dann nicht einfach sagen, hier, verpisst euch. Ja, das ist ja so ein bisschen das Verrückte und auch das was, eines der vielen Dinge, die so schade sind an diesen ganzen Erfahrungen, die wir jetzt auch gemacht haben. Ne? Ja. Dass ich halt, wenn ich jetzt irgendwie mal die Gelegenheit habe, wie ich ja noch ein paar Mal hatte, mit irgendwelchen Journalisten zu unterhalten, dann auch schon so denke, so soll ich das jetzt überhaupt machen oder kriege ich da nur wieder meinen Namen in Verbindung mit irgendwelchem Quatsch? Ja, wir haben es ja mit dem ARD-Kerl damals gesehen, wo halt, okay, ja, reden wir alle mit dem, wir haben alle mit dem geredet und der auf Twitter, oh, keiner will mit mir reden und so. Ja, das war komplett unehrlich und den habe ich auch erwähnt in meinem Brief an das Sub-Ding da. Das ist unglaublich. Und also das kann ich verstehen, dass dann die Leute irgendwann sagen, hier, kein Bock mehr. Ich habe dir vier Sachen gesagt und das eine davon erwähnt und das war die einzige, die man mir einigermaßen gegen mich verwenden könnte. Das war ja, das hätte ich ja vor zwei, drei Wochen über diese Sache da, wo die Honey Badgers so einen Rand Zirka drüber gemacht hatten, einen BBC-Beitrag über die Manosphere. Wo die Leute, die den Beitrag gemacht haben, dann gemerkt haben, Moment, wir versuchen ja über die MGTOW zu reden, also über diese Men Going Their Own Way-Bewegung. Und keiner will mit uns reden. Die gehen uns aus dem Weg, wie als hätten wir die Pest. Und wir verstehen gar nicht, warum das so ist. Und dann machen sie halt weiter und den ganzen Beitrag wird halt nur auf den MGTOW rumgehackt. Da kann ich es auch verstehen und da finde ich es dann auch so ein bisschen poetisch gerecht, dass dann die Journalisten da halt wie so Vollidioten im Leeren stehen. Das haben sie verdient an der Stelle einfach. Also ich meine, die AfD und die Pegida-Sachen, das sind zum großen Teil halt auch Knallköpfe. Insofern bietet sich's da an, sich über die lustig zu machen, aber die wollen natürlich auch eigentlich, dass dann mal die Sachen, wo es ihnen ehrlich drum geht, dass über die berichtet wird. Ja, also zu diesen ganzen Demonstrationen habe ich auch schon ein paar was erzählt. Ne? Also meines Erachtens nach, wenn du dich mit einem Kamerateam hinstellst auf eine linke Demo, wo sie da irgendwie ihre kurdischen Volkstänze aufführen und so ein Zeug, dir irgendeinen Menschen irgendwie an der Schulter tippst und ihn mal nach seiner Meinung zu Israel fragst, kriegst du garantiert auch eine super stammelnde Quark-Antwort, die du hinterher in deinen Nachrichten bringen kannst, um zu zeigen, was das für Vollidioten sind. Das können wir mal machen bei Gelegenheit. Ärzte, warum nicht? Dann können wir das an all die großen Nachrichten, ARD, ZDF und so weiter. Ja, wir haben hier einen Beitrag für euch gefilmt. Ja, dann heißt es aber nachher, müssen wir aber noch behaupten, das wäre bei einer Pegida-Demo gewesen, damit sie es erst versenden und dann hinterher dumm dastehen. Hier, ob was wäre das? Wie könnte man den nennen? Ob False Flag? Nee, ja, ob Trojan Horse. Das ist halt so. Trojan Media. Es gibt alle möglichen verrückten Leute in allen möglichen politischen Strömungen, die da aus den falschen Gründen dabei sind oder weil sie seit Jahren irgendwie meinen, so alles läuft falsch und jetzt hänge ich mich irgendwo dran. Also das ist halt wirklich so. Die meisten Leute, die irgendwie politisch was machen, sind irgendwelche Überzeugungstäter. Und ja, also so dieses, es mag sein, dass wenn die Leute dann angekommen sind, so in ihrer, in quasi in den Institutionen sind, ihre Knete überwiesen kriegen vom Staat und so, dass sie dann eher so dran denken, so wie kann ich jetzt hier einen großen Reibach draus machen aus der ganzen Zeit, die ich da reinstecke oder so. Aber so von klein an oder so, also die meisten Leute, die sich mit Politik beschäftigen, irgendwelche Überzeugungstäter. Irgendwelche Leute, die meinen so, das muss ich jetzt machen, weil dies, das, jenes. Und das kann ja auch, können ja auch die richtigen Überzeugungen sein. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das immer falsch wäre, weil ich meine, das im Endeffekt war ich auch so, ne? War ich auch Überzeugungstäter. Ja. Aber bei mir ist das halt eben dann immer noch so, wenn ich irgendwie merke, das ist falsch, was ich denke oder so, dann stelle ich mich nicht mehr hin und propagiere das dann noch weiter, nur damit ich irgendwie die Leute zufriedenstelle, die da irgendwie um mich rum sind oder so. Ja. Das war halt vielleicht der Unterschied zwischen mir und irgendwelchen Leuten, die da irgendwie besser sozialisiert sind oder so. Mir war das halt dann irgendwann egal, dass die Leute das irgendwie abgelehnt haben. Ich bin dann einfach weitergezogen. Und ja. Und dass meine Überzeugung so nicht so ganz unwichtig ist, das merke ich eigentlich auch immer wieder. Ich sage nur, Herr Kretschmann und sein tolles Monitorbericht könnt ihr euch auch mal zu Gemüte führen, wo er da irgendwie redet von Flüchtlingen und christlichen Werten, sich da einen abstammelt. Och. Und ich sage jetzt mittlerweile schon so, hier wird Kretschmann zum Ayatollah. Weil der Typ, der ist echt komplett durch. Also vor ein paar Jahren hat er ja schon mal mit diesem Sven Giegold aus dem grünen Europaparlament, Abgeordneter ist das, ist ja auch so ein Fundamentalchrist. Und die hatten da irgendwie mal so ein Positionspapier aufgesetzt, wo sie drüber schwadroniert haben, dass er der Staat nicht, dass das Privatleben der Leute organisieren darf, sondern das soll man schön die Kirche machen, dass der Staat nicht macht. So, als ob wären das nur die einzigen zwei Möglichkeiten, die es gibt. Lauter so ein Kram und das habe ich auch noch auf meinem Radar, da will ich unbedingt noch was zu machen. Der hatte nämlich auch so eine Frage bei Abgeordnetenwatch nach Trennung von Staat und Kirche, so auf seine ganz besondere Art und Weise antwortet und daran kann ich mich dann ganz gut abarbeiten, weil sind eigentlich so alle Talking Points dabei, die Leute immer so bringen. Ja. Das muss ich nochmal ausarbeiten, da werde ich, glaube ich, nochmal was drüber schreiben oder ein Video machen oder so, irgendwas Komprimiertes, das war ja nicht im Stream. Das langweilt euch sicher. Deswegen ist es ja eigentlich schade, dass die FDP so eine Klientelpartei ist, weil eigentlich, so eine richtige liberale Partei gibt es ja in Deutschland nicht so richtig, die halt einfach sagen, hier, wir wollen einfach, dass die, also die Partei für die Leute, die einfach nur ihr Leben leben wollen und keinen Bock haben, dass ihnen die ganze Zeit jemand was vorschreibt. So. das ist ja in Amerika viel ausgeprägter als in Europa. Das liegt bei mir, also nach meiner Einschätzung ist es ja eigentlich bei der FDP so ein bisschen das Problem der Koalition, ne? Weil die FDP ja immer meint, sie müsse sich an die CDU dranhängen und dann macht man einen Koalitionsvertrag, wo sozusagen die Schnittmenge von dem, was man will, drinsteht und das ist dann halt eben nichts groß Freiheitliches, weil die CDU ist nun mal keine freiheitliche Partei und ich kenne diese super tollen Sprüche von wegen, Christentum ist doch eigentlich eine Befreiung und Befreiungstheologie und dieses ganze Zeug. Aber beim besten Willen, das finde ich nicht, gibt es nicht viel, was da meines Erachtens noch dafür spricht. Also nur wenn man so seine aufgeklärten humanistischen Werte von heutzutage halt eben als Christentum etikettiert, dann mag das einem vielleicht erscheinen. Aber wenn man sich mal nach dem richtet, was da so historisch propagiert wurde, und das ist ja bei der Religion nun mal so, dass man da eigentlich nach dem gehen muss, was da so gewesen ist und nicht sozusagen sagen kann, wir schreiben das alles um nach unserem eigenen Gutdünken und interpretieren alles um, obwohl es natürlich einfach immer gemacht wird, weil ich meine, im Endeffekt ist es auch wieder so, die Religion basiert auf dem Geschwätz von irgendwelchen Leuten und heutzutage haben wir halt Geschwätz von irgendwelchen anderen Leuten. Und dann können wir auch genauso gut die Religion dann darauf basieren lassen. Bin ich auch irgendwo voll dafür, weil ist ja schon ein enormer Fortschritt, aber gefährlich wird es dann halt wieder, wenn die Leute dann sagen, wir müssen uns darauf besinnen, weil dann weiß man dann immer wieder nicht so genau, welche Religion meinen die jetzt. Und dann meint ja jeder, es wäre die Religion gemeint, die er gerade im Kopf rumschwirren hat. Aber ja, das zeigt sich ja dann wieder früher oder später bei solchen autoritären Dingen, wenn man da im Endeffekt dann wirklich die Krone auf hat. Und das ist halt eher so das Problem dabei. Worauf würde ich hinaus? Na, dazu passt auf jeden Fall ein Fundstück, was ich die Woche noch irgendwie, dass ich gestoßen bin. Gibt in Amerika das Journal of Medical Ethics. Ja, wie ich schon sagte, Ethik im Medizinbereich. Und da gab es wohl einen Artikel in den letzten Tagen, wo es darum ging, dass man doch vielleicht den Umgang mit der Genitalbeschneidung bei Frauen lockern müsste, weil das wie kulturell insensitiv und halt auch diskriminierend gegenüber Frauen sei. Also man müsste vielleicht im Westen halt doch da auch der Religion der Menschen ein bisschen entgegenkommen. Und wenn ich sowas lese, da läuft es mir halt echt kalt den Rücken runter. Also 18 sind ja, vorher nicht. 18 ist eine eigene Entscheidung. Wenn sie das selber entscheiden, dann sollen sie das, aber ich denke nicht, dass das die Frauen in Somalia, wo 81% beschnitten werden, oder in Ägypten, wo 71% beschnitten werden, dass sie das freiwillig machen. Also das kann man ja gar nicht erzählen. Ja, aber wollen die das jetzt in Amerika durchführen? Also es ist ein Vorschlag von einem Dr. Kavita Shah Aroa vom Department of Obstetrics and Gynecology at the Metro Health Medical Center in Cleveland. Also das sind halt, ist ein Vorschlag von irgendwelchen anscheinend völlig bekloppten Medizinern. Ja, von einem muslimischen Frauenarzt. Ja, genau, zum Beispiel. Ja, er verdient da natürlich auch dran. Ne? Ja, ist ganz abgefahren. Also Amerika ist generell, eigentlich passt das denen sehr gut in den Kram. Ich denke mal, da geht es eher um Entwicklungshilfe und solche Sachen. Es geht auch um Amerika. Es geht um Amerika, ja. Also ganz klar, dass Amerika müsse da ein bisschen sich halt öffnen, dem kulturellen Ding. Ja, aber steht denn da drin, dass sie das jetzt legal machen sollen oder so? Weil meistens wissens nach ist das nicht legal in Amerika im Moment. Nee, das ist natürlich nicht legal, aber the paper published alongside a series of responses from other experts is likely to spark impassioned discourse. The main thrust of Dr. Aurora's argument is that banning the most minor of female genital mutilation procedures is culturally insensitive and supremacist and discriminatory towards women. Also, wenn die Muslime in Amerika leben, sollen sie das gefälligst auch machen dürfen, sagt dieser Arzt. Ich hoffe, dass die ihm alle einen Vogel zeigen. Und das ist natürlich Kulturrelativismus, also zu sagen, oh, ihr wisst doch gar nicht, dass das, was ihr macht, gut ist. Es gibt ganz viele verschiedene Kulturen und jetzt habt ihr euch ja noch eine andere Kultur dazu geholt und jetzt lasst die doch mal machen. Aber der benutzt natürlich direkt alle wichtigen Wörter, ne? Also mit kulturell unsensitiv und es unterdrückt Frauen, dass wir sie, während sie keine Entscheidungsgewalt darüber haben, dazu zwingen, was will der denn, Klitoris abschneiden oder was? Nee, aber man könnte ja so kleinere Sachen, könnte man ja schon, also bitte, ne? Ja. Und lustigerweise behauptet er auch, wenn man halt diese kleinen Eingriffe erlaubt, dann schützt man die Frauen ja vor den großen Eingriffen. So, also völlig, völlig irrsinniger Scheiß. Eigentlich. Ja, klar. Ja, klar. Ich poste es auch mal hier. Wenn ihr es lesen wollt. Wir können das ja dann auch in die Quellen reinpacken. Okay. Ja, und zwar, ich habe jetzt nochmal was ganz anderes, wo ich eigentlich fast schon wieder bis zum Anfang des Streams ausholen muss. Und zwar hat der OPEX war das, der uns die Frage gestellt hat, wie man denn, was wir von der AfD halten. Und seine Frage war ja eigentlich, dass, also er hat halt eben ein Video verlinkt jetzt gerade auf Twitter, mir gezeigt, ich habe es mal angeguckt und gefragt, wie wir denn dazu stehen, dass sie halt eben Journalistinnen in diesem Fall rauswählen lassen, ja. Und bei dieser Journalistin handelte es sich um Andrea Röpke. Das ist so eine Linkseingestellte, die auch bisher sehr einseitig über die AfD berichtet hatte. Und irgendwie gab es da wohl eine Kontroverse auch um sie, dass sie halt eben so eine typische Antifa-Journalistin sei und sie halt eben Bilder an die Antifa weitergeben würde, damit halt eben die Leute, die die AfD unterstützen, dass die irgendwie verfolgt werden können oder sowas. Aber das ist halt ein Gerücht und Gemunkel. Und ich muss jetzt nochmal, um auf die Frage direkt einzugehen, sagen, dass halt eben Journalisten wichtig sind bei der Meinungsbildung. Ja, ich weiß, wir hetzen oft gegen Journalisten und bashen die und so weiter und so fort. Für mich ist es so, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Informationsfreiheit Hand in Hand gehen. Ja, dass halt eben die Informationsfreiheit existiert, dass jeder so die Infos rausgeben kann und so weiter, dass die Pressefreiheit existiert, damit das ein bisschen gefiltert wird und am Ende dann durch die Meinungsfreiheit die Leute sich auch wirklich ihre Meinung bilden können. Und dann geht es wieder im Kreis mit der Informationsfreiheit. Da jetzt Journalistinnen rauswählen zu lassen, ist scheiße, einfach weil einem dann auch wieder eine Linse fehlt, durch die das Ganze betrachtet wird. Je mehr dabei sind, je mehr Journalisten dabei sind, umso mehr Meinung hat man auch am Ende. Jetzt ist halt eben die Andrea Röpke eine mit dieser, ja, mit dieser Vorgeschichte da, ne? Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das stimmt. Aber wenn du mal zum Beispiel auf in die Media links unten schaust, das ist ja so eine von diesen Plattformen für die Antifanten und so, und wenn ich da sehe, wie da reihenweise, kistenweise Fotos von Menschen mit Klarnamen etc. geteilt werden, mit der Aufforderung, die weiter zu verbreiten, und diese Nazis an den Pranger zu stellen. Doxen ist doch böse und Doxen ist doch Hate Speech. Ne? Ja, aber die machen das da, die feiern da ja auch Brandanschläge etc. pp. Ich frage mich sowieso, wie diese Seite oder der deutsche Ableger, warum der überhaupt existieren kann. Wahrscheinlich, weil der Server in New York steht. Genau. Aber dass da halt der Herr Maas zum Beispiel nicht gegen vorgeht. Ich meine, ich mag auch keine Nazis. Ja, weil halt trotzdem die Gewalt von links nicht so thematisiert wie die Gewalt von rechts. Das aber was hat das mit Gewalt zu tun, wenn jemand auf der NPD-Demo geht? Also das hat für mich erstmal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun. Ihr könnt ja eventuell irgendwann mal einen Molly schmeißen. Und dann verstehe ich schon, dass die AfD vielleicht keinen Bock hat, dass die Zuschauer auf ihren Veranstaltungen irgendwann auch mit Klarnamen auf solchen und Foto auf solchen Seiten landen. Richtig, vor allem, ich meine, wenn man sich dieses Video mal anguckt, ja, da wird dann am Ende ja auch vom NDR-Reporter nochmal gefragt, warum die halt eben, also das, da gab es auch noch eine andere Frage an so eine Bürgermeisterin, die sich dazu Nationalismus äußert oder so. Und da wird ja dann wieder klar, dass halt eben nicht jeder Reporter rausgeschmissen wurde, der kritisch der AfD gegenüber ist. Weil wenn man sich nämlich die Berichte und Videos auf dem NDR anguckt, ja, da sieht man halt eben auch eine ganz deutliche Anti-AfD-Einstellung. Und Also haben sie nur diese eine Reporterin rausgeschmissen? Anscheinend haben sie nur die eine rausgeschmissen. Ja, okay, und, das ist vollkommen okay. Ja, und da die halt eben so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, da hat man halt eben, ist man auf Nummer sicher gegangen, hat die vielleicht rausgewählt. Ich weiß es nicht genau, da müssen wir vielleicht nochmal einen von der AfD fragen. Aber ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Generell scheiße, bei der weiß ich aber jetzt nicht, ne? Weil da, wie ich schon gerade gesagt habe, da muss ich dann wieder zum Anfang des Streams zurückkehren, haben wir wahrscheinlich eher wieder eine Aktivistin, die halt Journalistin ist, ja, und nicht eine Journalistin, die ein bisschen Aktivistin ist oder so. Ja, vor allem, dass wenn die spezifisch ihre Bilder macht, um die an so Seiten weiterzuleiten, damit die Leute identifiziert und verfolgt werden können, kann das glaube ich nicht, aber ich sag mal, man kann ja von so einem Bild viel ableiten, so, ne, was man da alles so drauf sieht und so, und dann ist halt eben die Bildunterschrift, keine Ahnung, Uwe Schmidt aus Haslach, ja, Hitlergruß bei AfD-Rede oder irgend so ein Scheiß halt, ja. Okay. Ach, keine Ahnung. Wie hieß die Dame? Andrea Röpke. Ja. Die Journalistenverbände kritisieren den Ausschluss als Angriff auf die Pressefreiheit. Naja, das Leid, Hausrecht ist Hausrecht. Ja, also, erstmal das. Und Journalisten sind alles andere als unschuldige Lämmer. Ja, die peitschen hier in täglicher Regelmäßigkeit den Volkszorn an. Ja, und verdienen da halt eben auch gut dran. Deswegen, ja. Und die Frau scheint sich ja nur mit Rechtsextremismus zu befassen, wenn man so sieht, was sie. Also das scheint ihr Steckenpferd zu sein und damit verdient sie ihre Kohle. Ne? Und dann würde ich vielleicht auch sagen, wenn sie so als Hetzerin und Spalterin bekannt ist, dass man da eher sagt, so, nö, da sucht ihr eine andere AfD-Versammlung, ja. Ja, also ich glaube auch, die irgendwelche Grünen würden den Herrn Fleischhauer auch nicht unbedingt auf ihrem Parteitag haben wollen, zum Beispiel. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vor allem, wenn er ein paar Mal im Stück da auf die Parteitage geht und dann jedes Mal einen langen Bericht drüber macht und sich, ja, keine Ahnung. An sich ist es scheiße, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Ja, das brocken sich vielleicht, aber da sind wir wieder auch, wie du sagst am Anfang vom Stream, das brocken die sich ja auch irgendwo selber ein. Ja. Ich glaube, die AfD wirft niemanden raus, der halt einfach nur berichtet. Ja. Ich wusste doch, dass mir dieser Name bekannt vorkommt. Und zwar diese Andrea Röpke, die habe ich schon mal live und in Farbe erlebt. Und zwar hatte ich hier auch schon mal erzählt, ich war mal bei so einer Veranstaltung mit der Dame, die Chefin vom Niedersächsischen Verfassungsschutz ist, bei Verdi. Und da war diese Andrea Röpke auch in der Podiumsdiskussion mit dabei. Aha. Also, daher kannte ich die, weil die wurde da halt auch vom Verfassungsschutz überwacht. Ach, warte mal, die wurde überwacht? Ja, die wurde vom Verfassungsschutz überwacht. Also, da braucht ihr euch nicht beschweren, dass ihr die Linksextremisten nicht ernst genug nehmen. Okay. Weil da ging es nämlich, da ging es quasi darum, dass halt, ja, Journalisten, also es war, ich habe jetzt auch das PDF gefunden von damals, das wurde halt veranstaltet von den deutschen Journalisten in der Verdi. Und das war halt hier bei mir in Hannover in der Nähe am 6. November 2013, wie ich jetzt hier nochmal wieder sehe. Und da war halt dieser Andrea Röpke und der Dr. Wolf Gössner, der war auch noch da. Das ist auch so ein Publizist und als Jurist arbeitet er halt eben auch und der wurde auch irgendwie da er wurde auch irgendwie überwacht, so mit seinen ganzen Mandanten und allem, was auch irgendwie nicht so ganz sein kann, wegen hier Verschwiegenheitspflicht und so ein Zeug. Und ja, da haben die halt davon geredet und die Röpke hat irgendwie gemeint, also sie geht halt zu irgendwelchen Nazi-Konzerten und sowas hin, macht Gegendemonstrationen. Und deswegen ist sie da halt irgendwie überwacht worden. Nee, sie ist überwacht worden, weil sie gesagt hat, sie werde gegen Faschismus in jeder Form kämpfen. Und daraufhin hat sie jemand angezeigt und die Staatsanwaltschaft Bremen hat ein Verfahren eingeleitet wegen Verdachts der Aufforderung zu Straftaten. Das war wohl der Hintergrund, sagt zumindest Wikipedia. Okay. Wikipedia? Naja. Also, du meinst Chilipedia? Also es gibt ja diverse Sachen, also was sie da halt auch gemeint, also hier in diesem Verfassungsschutzbericht, da stehen ja alle möglichen Dinge drin. Da war auch irgendwie die Grüne Jugend mit, weil sie irgendwie so einen Flyer rausgebracht haben zu auch so einer Nazi-Gegendemonstration und so ein Zeug. Und ja, da wird das dann halt, oder diese berühmte Punkrock-Band Feine Sahne Fischfilet, die ist ja auch irgendwie im Verfassungsschutzbericht von irgendeinem Land, da taucht die irgendwie auf. Und da habe ich auch das Gefühl, dass sie da vielleicht eventuell irgendwelche Leute mit reinzählen, so pseudomäßig, so nach dem Motto, ja, wir müssen ja von der anderen Seite auch ein paar dabei haben oder irgendwie müssen es ja vollkriegen, das Ding, so viele Extremisten gibt es dann vielleicht wieder nicht in Deutschland oder so, keine Ahnung, zumindest welche, die sie sich trauen, da reinzuschreiben. wo sie halt wissen, da müssen sie ja auch wissen, was das für Personen sind und so. Da müssen sie echt nur auf Indie-Media gucken. Also ich habe da heute mal ein bisschen drin rumgelesen. Da sind Leute, die brüsten sich damit, Leuten irgendwie nach Demos ihre rechten Fahnen abzunehmen und sie damit verprügelt zu haben, etc. pp. Oder Brandsatz wurde in faschistischer Parteizentrale abgelegt und solche Sachen. Also da brauchen sie sich echt keine Sorgen zu machen. Da haben wir genug von der Sorte. Den ganzen Scheiß Salonrevolution. Puh. Ja, das sind genau die, die ich meine. Ja, keine Ahnung, das ist halt so, als wenn der We Hunted the Mammoth bei einem jährlichen Treffen von der Voice for Men auftaucht, so ungefähr. Und wenn die dann sagen, weißt du, lieber nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wird live, ich weiß, dazu kenne ich die Tante zu wenig. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass es da einen Zusammenhang gibt, ne? Also. Ja, auf jeden Fall steht hier noch, Andrea Röpke wurde für ihre Recherchen in Neonazi-Organisationen vielfach ausgezeichnet. Mhm. Wird hier zum Beispiel behauptet. Auszeichnung? Das steht hier in diesem Werbepamphlet für diese Veranstaltung. Also. Ich gucke hier auch gerade mal. Sie hat zum Beispiel 2005 zusammen mit René Schulthoff den Journalistenpreis des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz erhalten. Warum? Wegen Gedenkstätten wider Willen. Aha. 2006 gab es dann Reporterin des Jahres vom Medium-Magazin. Ist mir jetzt leider kein Begriff, das Medium-Magazin. Medium? Ja. Medium hat auch einen Gamergeber-Artikel gehabt, glaube ich. Ist das diese... Eine Plattform, oder? Plattform, ja. Ach so, ich dachte, das wäre... Okay, na gut. Ich dachte halt eben, das wäre sowas wie so eine Art auch Blogger-Plattform, wo dann halt die Leute auf Medium schreiben können. Aber das ist jetzt ein richtiges Magazin, oder was? Keine Ahnung. Mediummagazin.de, was? Komm. Nein, interessiert mich nicht. Gib mir eine Zusammenfassung. Magazin für Journalisten. Nee, das ist was anderes. Medium Online, Magazin für Journalisten. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Erwähnenswertes über sie? Warte. Nein, meine Links. Hilfe! Ist die Links runtergefallen? Ja, so eine Art. Der letzte Preis, den sie erhalten hat, war der Paul-Spiegel-Preis 2015 vom Zentralrat der Juden in Deutschland! Oh mein Gott. Habe ich nachher wieder was, womit ich auch voll trollen kann. Geil. Oh Mann. Ja. Oh Gott. Okay. Okay. Haben wir eigentlich unser Hate Speech soll fast schon wieder erfüllt, oder? Ich meine, jeder von uns kriegt dann erstmal eine Anzeige im Laufe der Woche und dann ist der nächste Livestream vom Knast aus, ne? Ja, alles klar. Jo. Klingt gut, oder? Oder haben wir noch was? Wir sind ja ein bisschen später angefangen heute, oder? Ich hatte ja noch die neuen deutschen Organisationen. Dazu wollte ich ja gerne auch noch was sagen. Ja, natürlich. Das ist ein Zusammenschluss von Gruppen und Organisationen, die von Migranten und Migrantinnen in Deutschland gegründet wurden. Mhm. Die haben auch am Freitag und Samstag eine Konferenz, die NDO 2016 in Berlin gehabt. Da gab es halt natürlich auch einen Hashtag, den ich mir dann angeschaut hatte und dann auch deren Positionspapier. Und da habe ich bei einigen Punkten Bauchschmerzen. Ich werde das jetzt hier mal kurz einblenden. Zack. So. Da sind wir. Also, die haben da einen Katalog mit 13 Forderungen aufgestellt. Zum Beispiel, erstens, wir wollen selbst entscheiden, wie wir bezeichnet werden. Zum Beispiel als Deutsche, Menschen mit Migrationshintergrund, Einwanderer, Migranten, Afrodeutsche, Turkodeutsche oder Deutschkurden etc. Wobei ich da schon irgendwie Bauchschmerzen kriege, weil entweder sie sind Deutsche und verorten sich als Deutsche, aber dann irgendwie da so Doppelidentitäten, Afrodeutsch, Turkodeutsch, das ist ja schon wieder nur Spalterei und Identitätspolitik. Hm. Also das Übliche, was aus dieser Richtung kommt. Das ist ja dieses amerikanische Ding, ne? Dann, wir wollen, dass diese Selbstbezeichnungen und Verortungen angenommen werden. Wenn jemand sagt, ich komme aus dem Schwarzwald, stört viele die oft gestellte weitere Nachfrage, wo kommst du wirklich her? Das ist einfach... Aus dem Weißwald. Ja, das ist so unsagbar bescheuert. Wenn ich in Ungarn zum Beispiel bin und die fragen mich, wo ich herkomme, ich sage, aus meinem Hotel in Budapest, dann fragt mich wahrscheinlich trotzdem jemand danach, wo ich wirklich herkomme, weil ich kein Ungarisch spreche oder nicht Ungarisch aussehe oder sonst irgendwas. Das passiert in jedem Land der Welt und das passiert jedem, der in ein fremdes Land kommt. Weiß jetzt, die richtige Antwort ist, tut mir leid, ich werde die Frage nicht beantworten, ich finde deine Mikroaggression furchtbar und ja. Brenn in der Hölle. Ist Harassment, das weißt du ja, ne? Danke, tschüss. Aber ganz ehrlich, die zwei Punkte sind doch total wischiwaschi. Was wollen sie denn jetzt genau? In welchem Hintergrund so generell? Also wollen die jetzt, also wir wollen selbst entscheiden, wie wir bezeichnet werden. Von wem? Ja. Und wo? Und wer, die anderen haben sich die Selbstbezeichnungen auch anzunehmen. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, und das ist irgendwie ein Schwarzer, wo schaue ich denn dann nach? Also, frage ich ihn dann, wie heißt du denn? Gucke auf seinem Facebook nach. Und Selbstbezeichnung oder was? Oder gibt's jetzt... Naja, du fragst ihn auf jeden Fall nicht mikroaggressiv, ob er aus Afrika kommt. Oder gibt das jetzt für ganz Deutschland, okay, jeder Schlitzi ist jetzt ein Asiato-Deutscher und man sagt jetzt nicht mehr Türke, sondern Turko, okay. Darf ich denn jetzt einen Turko-Deutschen auch Einwanderer nennen? Ja, auch wenn der hier in der dritten Generation. Keine Ahnung, ist total wischiwaschi rumgemäkelt. Ich raff's nicht. Ist ein Westfale in Zukunft ein Westfalo-Deutscher? Ja, es ist halt eben, da kommst du wieder aus dem Zehntel ins Hundertste. Das ist nur, wie du schon richtig gesagt hast, Spalterei. Ja. Und ich bin ja gebürtiger Westfalo-Deutsche und wohne jetzt in Hessen. Bin ich dann ein Westfalo-Hessen-Deutscher? Du bist auch Westfale? Ach du Scheiße. Ich bin Westfalen hier. Wo kommst du wirklich her, Markus? Aus der Vagina meiner Mama. Genau. Aber wo kommst du wirklich her? Aus dem Lust meines Vaters. Weiß ich doch nicht. Wo kommst du wirklich her? Das ist so wie ein kleines Kind, das immer fragt, warum? Ja. Genau. Warum? Wenn meine Eltern in einem Italienurlaub waren, während ich gezeugt wurde, bin ich dann Italiener? Du bist ja Amerikaner, wenn du in Amerika geboren würdest, auch wenn deine Eltern gar kein Amerikaner sind, zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch. Ja, aber wir kommen in Punkt 3 der Sache auch schon näher, nämlich da im zweiten Satz, die Strukturförderung der Bundesregierung für sogenannte Migranten-Selbstorganisationen ist sehr gering. Neue deutsche Organisationen profitieren davon bislang nicht. Professionelle Arbeit braucht ausreichend finanzielle Mittel. Ups, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da sind also wieder Stellen für Gleichstellungsbeauftragte und was weiß ich, professionelle Labertaschen und so. Wir bitten keine Arbeit, bitte macht uns Beamtenjobs. Genau. Ist ein Problem, wir haben die Lösung zu dem Problem, aber nur wir haben die Lösung. Und wenn ihr das Problem beseitigen wollt, dann müsst ihr uns schon einstellen. Ja, genau. Punkt 4. Wir möchten nicht nur ein Bekenntnis zum Einwanderungsland, Deutschland braucht Zuwanderung, sondern auch ein Bekenntnis zur Einwanderungsgesellschaft. Die deutsche Bevölkerung ist von Einwanderung geprägt und völkische Ideen dürfen keine Renaissance erleben. Ein neues Einwanderungsgesetz muss das berücksichtigen. Moment mal. Also, warte, darf ich? Also heißt das im Endeffekt, sie dürfen ihre Identität frei wählen und alle müssen das akzeptieren, aber die scheiß Deutschen haben ihre Identität aufzugeben und sich als Einwanderungsgesellschaft zu sehen. Geil. Das widert mich so an, das kann ich gar nicht sagen. Ganz ehrlich. Das erinnert mich an den scheiß Hashtag White Genocide. Weil es ist, ganz ehrlich, es ist schon wieder so ein Poll Wars Riot. Weil bei denen ist doch, den fand ich immer, irgendein Spasten sind mir immer bei Twitter in der Timeline diese White Genocide Posts gekommen. Ja, Und immer mit diesem Bild von mit diesem Bild aus Planet der Affen, wie Charlton Heston vor den Affen wegrennt und dann No White Escapes. Und bei denen ist immer dieses komische, was war das Motto bei denen? Irgendwie, Diversity is a code word for white genocide. Und das hier ist, das ist das doch. Die sagen doch, okay, wir brauchen Diversität. Alle anderen dürfen sich hier über sich selbst definieren, nur ihr nicht. Ihr müsst euch über Diversität definieren. Ja. Es ist Wahnsinn! Ja, übrigens, das ist ja aber auch schon länger so, zum Beispiel dieser, das ist ja auch so ein bisschen ganz ironisch eigentlich, dass dieser völkische Gedanke, ne, den gibt es ja im Judentum auch, schon in der Religion begründet mit diesem, wir sind das auserwählte Volk. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so rassistisch zu verstehen, weil die kommen ja aus allen möglichen Ecken und Enden, aber ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich so einen Glauben hat, dann ist man da lustigerweise nicht weit entfernt von denen. Ne? Also diese Ansicht, dass es da große Unterschiede gibt und die besteht quasi auf der anderen Seite auch. Das ist halt nur die Frage, wie man fragt, wer besser ist. Ne? Das ist halt auch das Ironische jetzt mittlerweile an diesen ganzen Black Power-Rufer da, ne? Wo die dann auch meinen, das wäre doch total progressiv und normal, wenn man sich hinstellt und sagt, so ja, hier zu unserer Veranstaltung dürfen nur Schwarze hinkommen und die ganze Zeit Black Power ruft. Ne? Ja. Und wenn das, das dann auf der anderen Seite sehen würdest, dann würden es alle im Dreieck springen und sich denken, was ist denn jetzt hier wieder passiert? Wo sind wir denn jetzt hier wieder gelandet? Ja. Und auch Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir sind nicht Amerika. Und diese ganze Einwanderungslandgeschichte könnte nur funktionieren, wenn alle Länder auf der Welt Einwanderungsländer sind. Aber solange zum Beispiel die Türkei Leute zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie sich antitürkisch geäußert haben, kann das keine Einwanderungsgesellschaft sein. Und dann können wir auch nicht verpflichtet sein, unsere Identität aufzugeben, weil das irgendwelche Leute von uns wollen. In Amerika gab es auch immer mal wieder so Wellen, wo quasi die Einwanderung wirklich losging. Und auch immer mal wieder so Wellen, wo da nicht so viel mit war. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass das immer so gewesen ist wie heute quasi, dass man irgendwie sagt, so aus Deutschland und so, da braucht man mehr Leute, damit wir irgendwie unsere Quote vollkriegen. Weil in Amerika ist das ja alles so ein bisschen, da versucht man das ja ausgeglichen zu halten. Was vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee ist, zumindest wenn man jetzt so ein richtiges Einwanderungsland ist. Mhm. Und eine Zeit lang war es auch so zum Beispiel, dass die Deutschen in vielen Gegenden die überwiegende Anzahl an Einwanderern waren. Zum Beispiel in diesem ganzen, wo sie jetzt so drauf scheißen, da in dem Heartland quasi, also so zwischen den Küsten. Da waren die Deutschen ganz lange führend, was die Einwanderung angeht. Ja, ja, also da kommt so ein Busch dann halt mal her, ne? Oder Kissinger, ist ja, der war ja sogar direkt ausgewanderter Deutscher, glaube ich. Ja, genau, das ist eigentlich kein gutes Beispiel mit dem, ja. Aber auch, ja, oder Rumsfeld zum Beispiel, ne? Der war, seine Familie ist ja auch irgendwie aus der Nähe von Bremen oder so. Mhm. Und ja, also das war halt ganz lange und da gab es immer wieder so Schübe. Mal kamen irgendwie ein paar mehr Italiener, mal kamen irgendwie ein paar mehr Iren und so, ja. Aber ja, die Deutschen waren schon so, also es gibt da so eine ganz gute Animation, wenn man das so über die Jahre, die es in Amerika gibt, irgendwie sieht, wo die meisten Leute hergekommen sind. Und ja, mittlerweile sind es halt überall nur noch die Mexikaner eigentlich. Also die sind halt die hauptsächlichen Einwanderer im Moment in sämtlichen Bundesstaaten in Amerika. Ja. Und das hat sich halt über die Jahre ganz stark gewandelt. Bald nicht mehr, ne? Trump 2016. Yeah! Trump! Machen wir weiter mit Punkt 5. Wir wollen keine Integrationspolitik, sondern eine Gesellschaftspolitik, die sich an alle Bevölkerungsgruppen richtet. Eine Integrationspolitik, die sich nur auf Migrantinnen und Migranten konzentriert, ist nicht mehr zeitgemäß. Sie muss auch Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus beinhalten und sich auch an die Mehrheitsbevölkerung richten. Also wir brauchen theoretisch dann auch Integrationskurse in unser eigenes Land. Stimmt. Alter, wo kommen wir denn da hin, wenn wir plötzlich auf die Leute gucken, die in unser Land emigrieren? Ja, da müssen wir erstmal uns auf unsere eigenen Finger gucken. Ne? Genau. Also wirklich, Leute. Also muss ich mich hier erstmal besser integrieren, bevor ich was dazu sagen darf. Heute noch gesehen, 100, Deutschland hat den Überblick über die Leute, die emigrieren, verloren und 180.000 Immigranten sind spurlos verschwunden aus dem System. Ich dachte, es wäre... Da weiß man nicht, wo die sind und was die machen. Ich dachte, es wären viel mehr. Ja. Ist total wahnsinnig. Ja. Die neuen Deutschen und People of Color müssen präsenter werden. Wir wollen keine Behörden, staatlichen Unternehmen, Parlamente, Gremien, Rundfunkräte, Wohlfahrtsverbände, USW, in denen immer noch fast nur Herkunftsdeutsche sichtbar sind. Hört sich für mich irgendwie an, als ist irgendwie rassistisch, Herkunftsdeutsche. Ja, die... Aber, gut, aber sie in Punkt 7 haben sie... In Punkt 7 haben sie auch die Lösung dafür. Solange der Anteil von neuen Deutschen und People of Color in Entscheidungspositionen deutlich unter ihrem Anteil in der Bevölkerung liegt, müssen wir eine Diskussion über Quoten führen. Ja, also 6 und 7 ist dasselbe, oder wie? So, wir können die Demokratie aber auch gleich mit Benzin übergießen und anzünden und, keine Ahnung, Ausländerräte bilden Demokratie ist überholt. Wir können auch einfach alles über Quoten regeln. Da muss auch keiner mehr wählen gehen. Da muss auch keiner mehr seine Meinung äußern, weil es ist ja alles durch Quoten geregelt, weißt du? Wunderbar. Scroll mal bitte ein bisschen runter. Ich habe die super Idee, wie wir es machen. Wir gründen einfach so eine Art Komitee und das ist dann so zentral irgendwie so, wie so ein zentrales Komitee. So ein Rat vielleicht auch. Das machen wir dann. Und die werden dann quotiert und die entscheiden dann alles. Ach, das ist natürlich einfach. Ja, gut. Ich begrüße Sie zur Sitzung des Zentralrats des Immigrationskomitees hier in Ost-Berlin. Also neue deutsche Organisationen, Punkt 1, bitte keine Microaggressions, Punkt 2, siehe Punkt 1. Ja. Punkt 3, wir wollen Arbeit, gebt uns Jobs nur für uns, bezahlt uns dafür, dass wir sind. Punkt 4, White Genocide. Und Punkt 5 und Punkt 6, bitte Quoten. Ja, super. Achtens, wir brauchen mehr politische Bildung und Aufklärung über unsere verfassungsmäßigen Grundrechte, wie etwa die Religionsfreiheit. Sie gilt für alle und ist nicht verhandelbar, auch wenn Rechtspopulistinnen und Populisten das derzeit für Muslime in Frage stellen. Ja, ach, ist nicht verhandelbar, aber trotzdem, wenn wir dran rumsägen, gell? Interessante Einstellung, die man dazu hat. Ja, also die Grundrechte sind halt nicht nur die Ausübung von Steinzeitreligionen, liebe neue Deutsche, sondern auch Meinungsfreiheit. Und das bedeutet, dass man durchaus auch zum Beispiel den Islam in Frage stellen darf. Aber das nur am Rande. Ja. Also ich sehe es immer noch nur bis Punkt 6. Wie ist es bei euch? Ich auch. Oh, okay. Leider... ich weiß warum. Tut mir leid. So. Ja, hast du gehört, sich das? Entschuldige dich, du Kartoffeldeutscher. Ja, tut mir wirklich leid. das gesellschaftliche Engagement gegen antisemitische, antimuslimische, frauenfeindliche und homophobe Einstellungen muss stärker und unterstützt und gefördert werden. In allen Teilen der Gesellschaft, uns natürlich eingeschlossen. Ist eigentlich, klingt gar nicht schlecht, klingt am vernünftigsten bisher, aber was ist mit den antideutschen Einstellungen? Ja, naja, also ich würde auch schon den Begrifflichkeiten antimuslimisch und anti, was war das da? Frauenfeindlich und homophob. Frauenfeindlich, genau. Also das wissen wir ja mittlerweile auch, was unter solchen Begriffen alles zu verstehen ist. Und antisemitisch, es geht dabei eigentlich nur um die Muslime, glaube ich. Ich glaube nicht, dass hier die Juden groß mitvertreten sind. Die haben ihre eigene Organisation, nämlich den Zentralrat der Juden. Die gehen bestimmt nicht in diesen neue deutsche Organisationen-Scheißdreck. Das haben sie nur mit reingemacht, weil die Deutschen, die kann man gut mit Juden hasscashen. Deswegen steht das auch als erstes da. Ja, und es ist ja auch ein großer Unterschied, was da so gefordert dann wird. Na, also wenn ich irgendwie ankomme und sage, so ja, ich will jetzt hier meine Tiere schächten und irgendwie dies, das, jenes, ne, ja. Und so, ja, nee, wir sind dagegen. Oh, wie, was sind das hier für antimuslimische Haltung? Ja, ich bin 50-jähriger Immigrant, ich würde gerne meine 9-jährige Frau aus dem Sudan nachholen. Ja. Oder ich meine, bei den Juden, da gab es auch, es gab doch wegen der jüdischen Genitalbeschneidung, gab es doch einen Gerichtsentscheid in Deutschland, dass das im Prinzip, das ist Körperverletzung und eigentlich gegen das Gesetz. Ja. Sie haben jetzt erstmal gesagt, okay, wir lassen es erstmal weiter zu, aber die Entscheidung steht. Und da hat auch keiner gesagt, das ist antisemitisch. Ja, nee, die Entscheidung vom doch, da haben jede Menge Leute gesagt, das ist antisemitisch. Oh, das ist ja gerade das Problem. Und unsere super tollen Politiker in ihrer unendlichen Weisheit sind ja losgerannt und haben so ein komisches Gesetz erlassen, was den Kram quasi wieder legal macht, sozusagen. Ja. Und das war ja auch dieses, wo mit dem berühmten wo sich ja Volker Beck hingestellt hat und dann irgendwie gemeint hat, gucken Sie mal ins Alte Testament, da steht drin, das muss sein, so bis zum dritten Tag. Und ne, das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, so Volker Beck ist ja hier der offen Homosexuelle, der sich im Bundestag stellt und sagt, guck mal ins Alte Testament und handel mal danach. Mhm. Der verrückte Heini, wo da drin steht, dass, dass er quasi, wie heißt das, Blutschuld begangen hat, deswegen getötet werden muss. Aber ich finde das super, ne? Der Punkt 9 hier ist total vage wieder. Ja. Also, Sie sind sehr spezifisch, wenn es darum geht, schafft bitte Arbeitsplätze für uns, aber Sie sind sehr, sehr vage, wenn es darum geht, einfach nur ein paar Labels reinzuschmeißen, wie Antisemitismus und antimuslimisch. Ja, vor allem, was wir jetzt hier... Das kann man ja je nachdem dann wieder mit Leben füllen, diese Begriffe, ne? Ja. Da kann man ja immer wieder was reinsagen und so, ja, jetzt müssen wir hier dies und das gegen dich irgendwie machen, weil das war ja jetzt antimuslimisch oder... Ja. Keine Ahnung, ne? Oder irgendwie, wir müssen jetzt hier unsere feministischen Kritiker ruhig stellen, weil das ist ja dann gegen Frauen und ist das jenes. Ich möchte, ganz ehrlich, antimuslimisch, wenn ich noch einmal islamophob oder so einen Scheiß höre, es geht mir auf den Sack. Es geht nicht um alle Muslime. Ja. Es geht um die verdammten Wahhabi-Muslime, die aus Saudi-Arabien finanziert werden. Die scheiß Muslimbrüderschaft und ISIS und so weiter. Das ist alles ein Block in der muslimischen Politikwelt. Und da haben die Iraner nichts mit zu tun. Und da hat der Scheiß, da haben die Türken nichts mit zu tun, die auch Muslime sind. Und da haben die Alawiten nichts mit zu tun. Also, das ist ja. Aber vorsichtig, also Erdogan macht aus der Türkei ja auch gerade sowas in der Richtung. Gottesstaat, ja. Ja, also es ist schon richtig natürlich, dass es da Unterschiede gibt und ich sage da immer mal wieder, man möge sich diese 2013 Pew-Studie angucken, wo ja da genau geguckt wurde, welche Gruppen quasi aus welchen Ländern da wie stark zustimmen zur Scharia und so. Und da sieht man dann eigentlich ganz deutlich, dass zum Beispiel die Balkan-Muslime da ziemlich wenige sagen, dass es irgendwie Todesstrafe geben sollte, wenn man den Islam verlässt und solche Dinge. Ja, das hat ja, das hat ja der Hitchens, der hat doch über den Kosovo-Krieg und so weiter und über die Kriege, die da zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen in den 90ern waren, zwischen den Katholiken, zwischen den Protestanten und zwischen den Muslimen. Und er sagte immer, dass die Muslime in der Gegend wären die aufgeklärtesten Leute und die am meisten für eine Trennung von Staat und Religion wären. Ja, eben. Und also da kann man das halt ganz, ganz genau sehen, so wie da so die Grenzen verlaufen. Und das ist leider nicht nur so Wahhabi-Kram, das ist leider in allen möglichen Ländern gibt es alle möglichen Sachen, die sich da aus dieser Religion speisen, die ja auch sehr viel, was jetzt die Texte angeht, ja, quasi nochmal eine Schippe drauflegt, was andere Dinge angeht. Also ich habe letztens irgendwie was Interessantes gehört, wo so jemand meinte, so ja, das Alte Testament ist auch ziemlich schlimm, aber wenn ich da jetzt irgendwie lese, ich soll die Amalekiten oder wie die da hießen, umbringen und die gibt's gar nicht mehr, dann kann ich die ja schlecht umbringen. Ja, aber wenn irgendwie im Koran drin steht, ich soll die Ungläubigen umbringen, dann habe ich halt immer was zu tun. Ja, das ist also. Das ganze Alte Testament ist ja, und er sprach, du sollst sie umbringen, und er brachte sie um. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Ja, ich find's interessant, dass du da gerade nochmal die Trennung von Kirche und Staat angesprochen hast, weil hier wird ja auch wieder gefordert, dass halt eben die Regierung was gegen antisemitische und antimuslimische Einstellungen macht, ja. Und da wird ja dann auch wieder die Trennung von Kirche und Staat nicht respektiert, ja. Weil was haben die denn damit zu tun, ja? Dass es eben in der Gesellschaft angeblich antisemitische, antimuslimische Einstellungen gibt und der Kampf gegen die ferner unterstützt werden muss. Ja, ja, naja, von Trennung von Kirche und Staat steht ja hier auch in diesen Forderungen nichts drin. Natürlich nicht. Da wird halt wieder auch, so kommt es mir vor, die Kultur mit der Religion vermischt. Ich meine, gut, beim Islam ist die prägend, ja, die Religion. Aber das hier, wir sind, aber es ist Deutschland hier. Ja. Und ja, wir machen da nur mal Unterschiede. Ja. Ich finde es, ganz ehrlich, der Punkt wird immer geiler, je mehr ich drüber nachdenke, weil, okay, da sind die Juden drin, also man soll Einstellungen gegen Juden, Moslems, Frauen und Schwule. Und alle Gruppen, die da gerade genannt sind, sollten was gegen die Moslems haben. Die, die, die Moslems im, also jetzt, es gibt einen Grund, warum Israel nur von Feinden umgeben ist. Und du wirst garantiert nicht in irgendeinem muslimischen Land mit einem anderen Mann Händchen halten durch die Gegend gehen können. So, und halt, ja, wir sind schwul und so weiter. Und den Frauen geht es auch nicht besonders gut. Die schmeißen die Leute von den Dächern, ne? Und da steht ja da auch irgendwo geschrieben, dass sie das so machen sollen. Das ist abgefahren. Ja. Also jeder Schwule, der dieses LGBT gegen Islamophobie, nee, Leute, ihr solltet Angst haben. Es macht also, Sinn. Ja. Selbsterhaltung. So dämlich. Ich finde auch den Begriff Islamophob so dämlich, weil ich hab keine Angst vor dem Islam. Im Gegenteil, ich kritisiere den Islam sogar. Ja, und heutzutage ist es nun mal so, dass du halt, wenn du den Islam kritisierst, zum Beispiel in Form eines sehr zynischen Comics oder so, ja, dass dir dann irgendjemand deine Büroräume wegsprengt. Ja, und ich will jetzt hier nicht, sagen, hier schau mal, ich bin so mutig, ich kritisiere den Islam oder so. Ja, aber ich setze mich damit auseinander und da habe ich dann bestimmt keine Angst davor. Ja. Ja, und auch da haben sich unsere Politiker ja ganz besonders toll positioniert mit so richtig schön viel, quasi Täter-Opfer-Umkehr, so nach dem Motto so, ja, Kunstfreiheit und so ist zwar wichtig, aber wir haben Gefühle. Leck mich doch, das ist doch kacke. Mhm. Aber, wenn du Muslime bist, macht dich das nicht immun gegen Kritik. Ja. Eine Person of Color bist, die irgendwie White Genocide geil findet, macht dich das nicht immun gegen Kritik. Und wenn du eine Frau bist oder eine Transgender-Person, es macht dich nicht immun gegen Kritik. Ja. Ja. Deal with it. Ja, deswegen haben sie ja auch den Begriff der Hasssprache erfunden, damit man sagen kann, das ist ja keine Kritik, das ist ja Hasssprache. Ja. Kommen die letzten vier Punkte noch. Ja, bitte. Zu einer modernen Einwanderungsgesellschaft gehört auch ein reformiertes Bildungssystem. Im Unterricht muss die Geschichte des Einwanderungslands Deutschland präsenter werden und Lehrpläne müssen auf die Alltagsprobleme im Zusammenleben eingehen. Aha. Es ist nicht besonders wichtig, dass wir herausfinden, wie sich Deutschland gebildet hat und so weiter. Es geht mehr darum, dass da Propaganda verbreitet wird. Ja, und auch schon die Kleinsten müssen den Kopf gewaschen kriegen, was das angeht. Ja. Klar sollten die Lehrpläne auf die Alltagsprobleme im Zusammenleben eingehen, aber ich glaube, da verstehen die was anderes drunter, als ich drunter verstehen würde. Das ist wieder diese Revision von Geschichte. Für die gibt es Deutschland erst seit 1970 mit der Einwanderung von Gastarbeitern. Ja? Und alles, was davor geschehen ist, das ist ja unrelevant. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland. Hört. Politische Debatten über die Zugehörigkeit einzelner Religionsgruppen sind nicht hilfreich und mit Blick auf das Grundgesetz fragwürdig. Außerdem stehen sie Deutschland nicht gut zu Gesicht. Das ist wrong. Also erstens mal steht im Grundgesetz auch das mit der Meinungsfreiheit, deswegen kann man Debatten über Religionsgruppen führen, solange man will, solange man nicht anfängt, gegen sie zu hetzen oder zu Taten gegen sie aufzurufen. Und außerdem stehen sie Deutschland nicht gut zu Gesicht, ist so ein bisschen dieses, oh, schönes Land habt ihr hier. Wäre doch schade, wenn da jetzt jemand sagt, ihr seid Rassisten, oder? Ekelhaft. Also, Populisten. Ich mag das immer, wenn ich dann irgendwie einen Artikel lese und dann steht irgendwie der Rechtspopulist Höcke. Ja. Nicht der AfD-Politiker, nein, er ist ein Rechtspopulist. Das kommt ja jetzt im nächsten. Auch wir sind das Volk. Öffentliche Debatten zu Forderungen von Rechtspopulisten in Sachen Einwanderungsland und Diskriminierung können nicht ohne uns stattfinden. Talkshows zum Thema Einwanderungsland ohne neue Deutsche und People of Color sind irritierend. Ja, also erstmal möchten wir da auch Talkshow-Kohle haben, klar. Ja, klar. Und öffentliche Debatten zur Forderung von Rechtspopulisten in Sachen Einwanderungsland. Aber ihr möchtet gerne Debatten führen zu Sachen Einwanderungsland, ohne dass die Bevölkerung, wie der Herr Sigmar Gabriel so schön gesagt hat, die schon länger hier lebt, daran irgendwie teilnehmen darf. Weil wir verstehen ja nichts von Rassismus und sind ja blind vor lauter Privilegien und so weiter. Ja, klar. Und dann Punkt 13, besonders lustig finde ich. Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und der rechtsextremistischen Straftaten sind seit Pegida stark gestiegen uns fehlt der gesamtgesellschaftliche Aufschrei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ganz taub von dem gesamtgesellschaftlichen Aufschrei. Ja. Aber weiß nicht, jo, vielleicht... Vor allem, was ja auch so lustig an der Geschichte ist, was ja lustig ist, dass halt eben auch die linksradikale Gewalt extrem gestiegen ist, ne, seit Regina und so. Unter anderem auch, weil es halt eben vollkommen okay ist für die Leute, ne, so, ja, es sind, ja, wir unterstützen AfD und er findet Pegida gut, hau ich dir mal aufs Maul, hat er ja verdient. Ja, und das wird ja auch so, das wird ja auch irgendwie ja kritiklos. Genau, das sind keine wichtigen Menschen. Ja, ne? Genau. Die darf man so behandeln. Also diese Konferenz da in Berlin, da waren übrigens auch die Leute von der People of Color Hochschulgruppe Mainz, also die Leute, die Campusrassismus angezettelt haben, da waren Leute halt auch wie die Frau El Shabazz, die Frau hier Kübra Gümüşay hat einen Vortrag gehalten und so weiter und so fort, also auch hier ist schon wieder klar, wo der Wind herweht, nämlich auch wieder aus unserer Lieblingsrichtung. Also wir kommen irgendwie, egal welches Thema wir besprechen, am Ende immer wieder bei den Leuten bei den Leuten an, die aufschreien, ausnahmslos etc. und so weiter und so fort. Ja, das kommt halt immer aus der gleichen Ecke, ne? Und da wenn du dann so, also hier aus Tweets zitiert, ja, Tag 2 Bundeskongress, neue deutsche Organisation, neue Narrative für die Bildung, da wird es mir schwindelig. Also, etc. pp. Ja. Was waren hier noch? Ach ja, sehr schön fand ich auch den einen von wegen. Markus, ja? Kannst du mal bitte den Fresh Set TV One aus dem Chat verbannen, der nervt. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas geht. Wo sieht man denn den Chat eigentlich? Ja, auf YouTube. Dann doch mal. Übrigens nochmal zur Information an die Leute, die sich das als Podcast anhören werden. Ja, das geht nicht um seine Meinung, es geht darum, dass der hier die ganze Zeit scheiß Werbung für seinen Kanal macht. Ja. Oh, fuck. Da gehe ich hier drauf und dann gucke ich und dann schaue ich mal in den Chat, was ich da machen kann. Hat ja leider nichts mit dem Thema zu tun. Ich habe echt keine Ahnung, wie man das macht. Tut mir leid. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal damit leben. Hast du nochmal Glück gehabt? Hast du nochmal nichts? Oh, dann hör doch einfach damit auf vielleicht. Das wird ja auch schon helfen. Ne? Okay. Jetzt habe ich hier meinen Faden verloren. Genau, ich wollte dieses schöne Zitat. Hier, Grundgesetz, Staatsziel, Lobbyarbeit, Parteipolitik, Ministerien, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die NDO 2016 lässt radikalen und staatskritischen Werf vermissen. Also auf Deutsch lieber Autos entglasen und Kartoffeln verprügeln, statt hier die ganze Zeit diese langweilige demokratische Scheiße. Also, naja. Das ist die neue deutsche Ordnung. Ey, ernsthaft, ich finde das mit New World Order, neue deutsche Organisationen, ich finde das total geil. Verdammt, warum ist mir jetzt das nicht aufgefallen? Da hast du absolut recht. Ja. Es ist schön. Es ist. Das ist Anismus, so diese behämmerte amerikanische Identitätspolitik, wie sie nach Deutschland schwappt. Genau hier sieht man es. Mhm. Da hatte mir der Opox auch noch einen interessanten Link geschickt, dass halt eben diese Identitätspolitik auch was mit der kritischen Theorie zu tun hat. Ja. Kannst du mir den mal weiterleiten bei Gelegenheit? Ja, ich bin gerade dabei. Warte mal, wie war nochmal dein Handle? Hot Solanum jetzt. Ah ja, okay. Ich habe ihn mir wieder geändert. Damit kann ich aber keine, das ist aber kein Block-Dodging oder wie sie das nennen, weil auf der mein neuer Handle ist auf einem höheren Level vom Blockbot als mein alter. Ja, ich glaube, wenn Accounts persönlich geblockt wurden, dann funktioniert das auch gar nicht, wenn man halt das Handle wechselt. Und Mir persönlich geht, glaube ich, nicht. Aber beim Blockbot funktioniert. Aber auf Listen funktioniert es, ja. Ich war ja zwischendurch beim Color-Kabal und war in meinem Tomato und da war ich dann runter vom Blockbot und später war ich wieder drauf. Ja, von der Color-Kabal in die Monkey-Kabal. Ja, okay. Ja. Ich habe hier noch ein, zwei schöne Zitate. Zum Beispiel, in diesem Raum bitte kein Verständnis für die besorgten Bürger. Also es wird von vornherein mal ausgeschlossen, mit Leuten anderer Meinung zu reden. Es ist wichtig, dass wir organisiert sind mit eigenen Strukturen, damit eine strukturelle Veränderung stattfinden kann. Strukturelle Veränderung ist ja auch das Lieblingswort von Anita Sarkeesian. Das bedeutet im Endeffekt einfach, lasst uns mal ein paar Grundrechte abschaffen, damit wir unseren Scheiß besser durchsetzen können. Oder neue Deutsche und neueste Deutsche zusammen. Hat jemand mit Geflüchteten gesprochen, bevor man das Asylpaket 2 beschlossen hat? Da frage ich mich halt, hat jemand mit Arbeitslosen gesprochen, bevor man Hartz IV beschlossen hat? Nein. Also, das ist alles so vernagelt und so, wir sehen nur mit einem Auge und dann auch nur die Sachen, die wir sehen wollen. Und ja, dann eben auch halt sich auf die Fahne zu schreiben, dass man die neuen Deutschen, was ist mit den Alten? Werden die abgewickelt? Oder ja, die kommen dann, weiß ich nicht. Ja. Ach, Germans. Die werden abgeschoben und in die Wohnung kommen dann die neuen Deutschen. Das ist wieder dieses, keine Ahnung, wir wollen einen Diskurs führen, aber ohne die da. Wir möchten die Struktur verändern. So. Am besten ohne die da. Aber wir haben nicht die Mehrheit, deswegen müssen wir das irgendwie, deswegen müssen wir Propaganda machen, damit wir die Mehrheit irgendwie so beeinflussen können. Keine Ahnung, ist total bekloppt. Vor allem, ich bin auf dieser Website und ich raffe immer noch nicht, was die eigentlich jetzt genau sind. Also, die sind ein Flaschenhals für Meinungsfreiheit, so sieht's aus. Okay. Deutschland, hier, wer wir sind, deutschlandweit haben sich in den vergangenen Jahren Initiativen von Menschen gegründet, die sich nicht mehr als Migranten bezeichnen lassen wollen. Ah, sie heißen Neue Deutsche Medienmacher, Deutscher Soldat, Juma, Bund, Schülerparten. Die Organisation Deutscher Soldat fordert übrigens Imame für die Bundeswehr. Muss man mal sacken lassen. Ja, hey, von mir aus. Ich meine, wir haben wahrscheinlich auch normale Priester für die Bundeswehr, aber wie wäre es ja? Ja, leider, ja. Also das ist ja gerade so das Problem, dass in Niedersachsen wird ja gerade der Staatsvertrag mit irgendwelchen muslimischen Verbänden finalisiert. Und das sieht natürlich solche Dinge dann auch wieder vor. Die es halt noch nicht gibt. Bundeswehr ist natürlich Bundesebene. Aber ich denke mal, wenn man da dann ausreichend... Wenn das Land Niedersachsen dann sagt, das muss jetzt sein, so, dann wird sich das schon irgendwie machen lassen. Nee, das Problem ist halt immer, dass solche Dinger und auch diese Imams in den Gefängnissen in England zum Beispiel, die sind immer finanziert aus Saudi-Arabien. Und das würde ich gerne wissen, wie die... machen die da ja auch wohl richtig heftig, setzen Leute unter Druck. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview von Dave Rubin mit dem Gründer von der English Defense League gesehen habt. Müsst ihr euch unbedingt angucken, sonst ist es echt interessant. Das ist total heiß. Und da sagt er halt auch so, dass sie da in den Gefängnissen die Leute richtig, richtig anmachen, so nach dem Motto, ja, entweder du konvertierst oder hier, wir prügeln dich und bringen dich um oder was der Teufel nicht was. Ja, nee, das ist total abgefahren. Also das... Und da wissen die meisten Leute auch nicht drüber Bescheid. Und ich würde gern wissen, wie diese deutschen muslimischen Organisationen, wie die finanziert sind. Ob die Gelder aus Saudi-Arabien beziehen. Weil wenn ja, ist das die dann Finger weg und ganz ehrlich. Ja, es gibt auch so eine Organisation von so einem türkischen Verbund, der also Erdogan ganz nahe steht. Ich habe schon mal vergessen, wie die heißen, aber das war damals... war mal bei so einer Debatte hier in Hannover. Da war damals auch der Layman mit dabei, obwohl ich ja nicht weiß, welcher von denen er war, aber es hat er uns ja hinterher erzählt. Da hatte ich auch schon mal von erzählt. Auf jeden Fall war da halt auch im Gespräch, dass es wohl auch diese eine Organisation da auch mit bei sein soll, bei denen, die sie da jetzt vorsätzlich beraten. Und da war ja auch ein Türke, der in der SPD aktiv ist, und die SPD ist ja sehr nah dran am humanistischen Verband, wo ich da war, und der meinte dann so, ja, wenn das irgendwer erfahren würde hier, dass ich heute Abend bin, hätte ich große Probleme in meiner Gemeinde. Und er hat auch gesagt, dass er auch immer versucht, seinen SPD-Genossen zu verklickern, dass das nicht so Larifari-Fröhlichkeit ist mit den Muslimen, sondern dass sie halt mit ihm ganz anders reden als jetzt mit irgendwelchen Politikern und so. Und dass er ja halt auch ganz klar sagt, so im Koran steht das da drin, man soll halt so lange, wie man in der Minderheit ist, soll man sich anpassen. dann kann man das auch quasi gegen den Koran verstoßen. Aber wenn man dann irgendwann nicht mehr in der Minderheit ist, dann muss man halt dann Allahs Gesetze sozusagen durchsetzen. Ja, ja, das ist ja das, was dieser Political Islam-Kerl auch sagt, dass das oder der Herr Erdogan immer so funktioniert halt. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen. Also in der Türkei zum Beispiel, die Türkei hatte ja vor ein paar hundert Jahren noch eine sehr, sehr, also der Islam hat da als Minderheit angefangen und die hatten vor ein paar hundert Jahren noch eine große christliche Minderheit, soweit ich weiß. Und das wird dann halt irgendwann einfach durch gesellschaftlichen Druck ausgemerzt. Nee, das ist ja nicht durch gesellschaftlichen Druck passiert. Das ist ja irgendwann in den 20ern ist das ja praktisch getauscht worden. Die Muslime sind aus Griechenland rausgeflogen und die Christen sind aus der Türkei rausgeflogen. Die haben das ausgetauscht praktisch. Ja. Weil die Griechen waren ja türkisch besetzt. Und dann, als sie es nicht mehr waren, gab es dann halt immer mehr Spannung und irgendwann hat sich das dann so entladen, dass man sozusagen die Bevölkerungskontingente ausgetauscht hat. Mhm. Ja. Ich möchte zum Beispiel eigentlich gar ich bin immer so, ich möchte jetzt nicht rassistisch dagegen sein, aber das verdammt nochmal, das beunruhigt mich schon ein bisschen. Ja, das hat ja auch mit Rassismus nichts zu tun. Ja, das Ding, Leute haben halt diese Überzeugung, und man sieht es ihnen halt nicht an, und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo eigentlich mehr Redefreiheit ganz gut tun würde. Ne? Naja, wenn die hier frei sagen dürfen, ey, wir finden, dass ihr enthauptet werden sollt, was weiß ich, so, du bist schwul, du solltest sterben, was weiß ich. Naja gut, ich meine, Ansätze davon gibt es ja, siehe Scharia-Polizei, Wuppertal etc. Ja, aber ich meine auch, was jetzt zum konkretes Beispiel halt dieser Mensch da, ne? Also ich sehe nicht, dass der deutsche Staat gewählt ist, diesen Herrn irgendwie zu beschützen. Wenn der jetzt morgen irgendwie sagen würde, so hier, ich bin hier nicht mehr sicher in meiner Gemeinde und so weiter und so fort. Was soll der denn machen? Wir können ja nicht mal die Christen schützen, die zu uns fliehen. Und in den Asylunterkünften mit Mord und Totschlag bedroht werden. Das gibt's ja auch ständig, kriegt man auch wieder Berichte zu den Themen. Das sind Tempelhof und so. Leute drangsaliert werden, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Ja. Also liebe neue Deutsche, ich glaube, ihr müsst noch ein bisschen was lernen, bevor ihr euch das wirklich aufkleben könnt. Oh Mann. Also diese Seite übersetzen und auf Poll posten. Ja, hier New World Order. Sie sind in Deutschland. Oh. Deutsche Plus. Ja, Deutsche Plus. Nur echt mit Hijab. Hm. Oh Gott, verdammt nochmal. Das ist immer, man denkt so, ah ja, es ist ja gar nicht so schlimm und dann sieht man so einen Scheiß und ach Gott, sie sind hier schon viel weiter, als ich dachte. Ja, Gamergate und so, das mit den SJWs ist in Deutschland doch kein Problem, jetzt hört doch mal auf. Ja, überhaupt nichts. Unglaublich. Games-Pilot ist übrigens scheiße, habe ich gehört, fällt mir gerade ein. Games-Pilot? Ja. Habe ich mal drauf geguckt und mir dann gleich erstmal Zitronensaft in die Augen geschüttet. Ja. Leider hat das meine Netzhaut nicht so sehr verätzt und deswegen bin ich immer noch in der Lage, diese Artikel zu lesen. Tut mir leid. Ja. Grimms Märchen. Grimms Märchen. Ja, ich denke, dann sind wir durch, wa? Ja. Seid ihr alle verzweifelt? Wir sind erst fertig, wenn wir alle... Ich bin besorgt. Ich bin wirklich besorgt. Als Bürger zum Beispiel. Besorgte Burger aufessen. Besorgte Burger. Besorgte Burger. Wie in Oblivion war es ja. Elder Scrolls 4. Hallo Burger. Nee, aber das war doch diese... antirassistische Aktion von der Uni Köln, wo dann irgendwelche Hipster und Hipster-Weiber mit Schildern wie halt besorgte Burger aufessen posiert haben, um gegen den Rassismus. Warum sind die ganzen Linken eigentlich, warum haben die so wenig Kreativität? Ja, also das ist mir sowas, das fällt mir immer wieder auf, gerade in Bezug zu, wenn es darum geht, irgendwas ein bisschen durch den Dreck zu ziehen oder so. Ja, das ist so cringeworthy. Die haben teilweise keine Übung drin, das ist das Problem. Ja, also das Problem ist auch, wenn du vor deinen eigenen Leuten Angst haben musst, ne? Weil ein Fehltritt, ein Schritt zu weit über irgendeine imaginäre Linie und du wirst zerfleischt, dann, dann bist du nicht lustig. Das funktioniert so nicht. Ja, und wenn du vor allem auch nie weißt, was wo diese Linie jetzt ist. Ja, deswegen sagen so Leute wie Chris Rock und Ricky Gervais und werden noch alles, sie treten halt nicht mehr an amerikanischen Colleges und in Universitäten auf, weil das ist nichts. Ist halt eben, keine Ahnung, ich glaube, die haben einfach nie gelernt, Sarkasmus, Zynismus, ja, das Ganze als Rhetorik, als rhetorisches Werkzeug zu nutzen. Ja. Weil sind die Hipster doch immer so voll auf Ironie, ich verstehe das nicht. Das ist, weißt du, da müsste man denen eigentlich mal sagen, Leute, ihr müsst echt Angst haben, denn Humorlosigkeit ist sehr deutsch, ja. Ja, eigentlich waren es immer die Konservativen, die humorlos waren, aber irgendwie dreht sich das alles gerade. Am heißesten finde ich das ja, dass Trump so ein Meme geworden ist. Und dass die Trump-Supporter die lustigsten sind auf Twitter. Ja. Also das Einzige, was noch lustiger ist, ist Bernie vs. Hillary, der Account. Wo halt links immer ein Zitat von, also ein imaginäres Zitat von Bernie zu irgendeinem Thema und zum gleichen Thema rechts das Hillary-Zitat. Und dann, ja, hier, wie fandest du Avatar The Last Airbender? Und dann Bernie, oh, die Serie, super, extrem gut, die späteren Staffeln auch super. Und dann Hillary, ah, dieser Film von M. Night Shyamalan, den fand ich sehr, sehr gut, ja. Wie weit ist eigentlich das mit dem Anime Real machen gekommen? Gibt's da schon erste ist alles noch mit Oculus Rift und die Absaugfunktion bei dem Fig Dummy ist noch nicht perfekt, aber er arbeitet dran. Ja, super. Richtig, richtig, ja. Ich freue mich schon auf meinen eigenen Eva im Vorgarten. Ja, klar, da laufen ja auch schon Vorbereitungen. Die japanischen Voice-Actorinnen quieken auf höchstem Niveau und ja. Ich hoffe, dass sich in Deutschland dann auch eine Partei findet, die das so. Aber natürlich, du kannst dir dann das Frauke Petri-Paket runterladen und dir deine langbeinige Nazi-Göttin auf dein Bett virtuell drauf projizieren. Ja? Und danach kann ich mir noch den Oettinger-Patch draufspielen und mich. Ich wollte es gerade sagen, der muss sich dann bücken und alles schlucken, was man ihm in den Hals steckt. Aber genau, richtig. Okay, alles klar. Keine Sorge. Humor ist undeutsch, ja, wir sind keine Nazis. Wir sind wirklich keine Nazis. Bitte glaubt uns, dass wir keine Nazis sind. Und keine Ahnung, wollen wir jetzt den Stream abmoderieren? Also am Ende, kurz zum Schluss nochmal ein Wort zu unserem Sponsor. Bitte wählt. Bitte wählt FDP oder wie die hießen. Ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwas mit DP. Irgendwas mit Partei und Deutsch, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Double Pen Partei. Liebe Zuschauer. Ja. Wo kommt ihr wirklich her? Wo kommt ihr her? Warte danach bis nächste Woche. Wo kommt ihr bitte her? Antworten. Weltform Affen, wo sie wirklich herkommen. Vielen Dank. Wir werten das dann nächste Woche aus. Was wir müssen wissen, für welche Zielgruppe wir hier unsere Meinung optimieren müssen. Deswegen twittern Sie bitte an @Weltraumaffen, wo sie wirklich herkommen. Wo kommt ihr wirklich? @Weltraumaffen auf Twitter. Macht's gut, bis nächsten Sonntag.